So, jetzt aber verdammt nochmal. Samstagabend, 20:30 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Heiderabad. Day Weltraumaffen. So, Und jetzt müsste mal jetzt hier oben hören wir gucken. uns auch. Das ist passend jetzt. Jetzt funktioniert es auch. Okay. Ja, gut. Das waren die Gender-Leute, die haben uns den Ton abgedreht. Jetzt ist diese ganze Anspannung, die wir eben in die Eröffnung gelegt haben, die war sensationell. Es ist echt schade, dass ihr die nicht gehört habt, aber jetzt sind wir irgendwie ein bisschen raus. Ja, Ja, egal. die war echt schön. Sehr schade. Ich kann dir dann mal erzählen, dass ich mich gerade bei Pornhub mal umgeguckt habe. Und da ist ja einiges ganz schön jugendfrei geworden, habe ich den Eindruck. Okay. Also wir schalten uns laut in drei. Wir sind heute hier, um dem Hashtag for Gender Studies zu frönen. Ich habe auch schon total Bock drauf, ihr sicher auch. Ja, wer nicht? Ich meine, alle Jahre wieder, ne? Das ist ja mittlerweile, glaube ich, schon das dritte Mal oder so, dass das irgendwie läuft. Und bisher war es immer relativ, ja, einseitig eigentlich. Also voll von Leuten, die wussten, warum es Quatsch ist. Aber leer von Leuten, die das irgendwie erklären konnten, warum es unbedingt Not tut. Und ich hatte das ja letztens. Ja, current year, richtige Seite der Geschichte, progressive woke. Ist das auch so ein Anlass, um Wikipedia zu manipulieren, dieses Ja, das Hashtag? machen sie das ganze Jahr über. Das ist Ja, ja okay. nichts Neues. Ja, nee, und also, ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt, dass die AfD hier auch so einen Antrag gemacht hat. Hier steht das Ende der Genderforschung. Wir werden auch gleich hören, dass sie eher meinen, dass man die Förderungen dafür einstellen sollte, also das quasi nicht mehr irgendwie finanzieren sollte. Und So spitz finde ich interessant. ja, diesen ganzen, das müssen wir uns jetzt leider komplett angucken. Tut mir leid. Weil ich habe es mir die Woche angeguckt und das war schon wieder so symptomatisch für diese ganze Debatte. Und deswegen müssen wir uns dieses Pfund Fleisch, was uns hier hingeworfen wurde, ja, leider komplett genehmigen. Das riecht aber schon ein bisschen streng, das Fleisch, was uns da hingeworfen wurde. So, ganz frisch ist das nicht mehr, oder? Ein Feiertagsbraten. Naja, ich weiß nicht. Ja, Mich erinnert es an Katzenfutter. zu So. dem besonderen Anlass haben wir uns auch ein lustiges Pronomenwichteln ausgedacht. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal gesagt hatten, ob das durchgekommen ist. Wir haben heute alle ganz lustige Pronomen. Außer Mammon. Der hat es vergessen. Doch, ich Der bin wollte Mammon. sich eins aussuchen. Nimm mich Mammon, Nee, meinst du es ernst gemeint? Nennt mich sie. Oder Mammon. Loretta. Mammon. Könnt ihr mich er nennen? Ich bin männlich. Ist das erlaubt? Darf ich? Ist ja noch Du kannst dich nur grotesker selbst als ernennen. den Abel, sie zu nennen. Ableismus. Genau. So, Punkt 14. Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Wissenschaft von Ideologie befreien. Förderung der Genderforschung beenden. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Können Sie Ihr habt keinen Ton, freundlicherweise oder wie? den Ich habe Platzwechsel kein Bild zügig davon. vornehmen? Was ist jetzt das Problem? Ach so, ihr seht noch nichts. Ach Ich so, habe kein ja. Bild. Ja, ich bin, ja, ich dachte, das ist nur wegen Nein. mir. Ich dachte, das hat nur Ja. mit meinem Geschlecht zu tun. Das auch, ja. OPEX Ja. op, Augen auf. Ah, Okay. perfekt. Ja, wenn ihr unbedingt Okay. Herrn Kubicki auch sehen müsst, das ist Herr Kubicki. Naja, allein um zu wissen, ob du mit der Standbildtaste wieder gut dabei bist, brauchen wir schon das Der Bild. Kollege ist. Ja, das war Frau Hasselmann, die wir gerade gehört haben, wie man unschwer gehört Wer hat. auch sonst? Ja. So, ich eröffne die Aussprache und erteile als ersten Redner dem Kollegen Dr. Marc Jungen, AfD-Fraktion des Bundes. Herr Präsident, meine Damen und Herren, hier stocke ich schon, möchte ich sagen, denn darf ich Sie wirklich als Damen und Herren ansprechen. Aus Sicht der Gender-Ideologie, über die wir heute reden, ist diese Grußformel in ihrer kruden Polarität eigentlich beleidigend für die wahlweise 30 bis über 60 Geschlechter, die damit übergangen werden. Und wenn es nach der Universität Leipzig geht, dann hätte ich eigentlich Herr Präsidentin sagen müssen, denn dort werden alle Professoren, ob Mann oder Frau, mittlerweile offiziell als Professorin angesprochen. Kein Witz. Sprache als radikal-feministisches Herrschaftsinstrument, das darf der Staat nicht fördern. Er muss es unterbinden, meine Damen und Herren. Und dieser Irrsinn hat nicht nur die akademische Welt voll im Griff, er hat auf die Gesellschaft, die Medien, das staatliche Handeln massiv übergegriffen. Die Autorin J.K. Rowling, bekannt durch die Harry Potter-Romane, hat es kürzlich gewagt, den politischen korrekten Ausdruck Menschen, die menstruieren, auf Twitter einfach mit Frauen zu übersetzen. Daraufhin wurde sie als transphob, als Bitch, als Feminazi beschimpft. Wenn dagegen die französische Feministin Pauline Armanche ein Buch schreibt mit dem Titel »Ich hasse Männer«, dann nimmt niemand daran Anstoß, das deutsche Feuilleton sinniert über das Befreiungspotenzial von Hass. Oder Männer als Auslaufmodell der Evolution zu bezeichnen, Frauen und mehr noch Androgynität als die Zukunft, wie das Autorinnen-Duo Welpe und Welpe es tut, das ist völlig normal geworden. Aufschrei gegen Hassrede, Fehlanzeige. Meine Damen und Herren, dieses verhetzte und vergiftete Klima, dieser Geschlechterkampf, und zwar nicht so sehr zwischen Männern und Frauen, sondern mehr noch gegen Männer und Frauen, fällt nicht vom Himmel. Er geht auf Ideen zurück, die zuerst an Universitäten ausgebrütet wurden. Okay, also ich habe jetzt hier nicht gestoppt. Und zwar im Rahmen der sogenannten Gender Studies. Und deshalb ist es hoch an der Zeit, dass der Staat seine massive Förderung für diese unwissenschaftliche Ideologie einstellt. Alter, die Hasselmann, hat ja genauso viel Redezeit wie er im Endeffekt da im Hintergrund. Ja, vielleicht sollte man irgendwie einen von den Bundestagsdienern mit einem Betäubungsgewehr ausrüsten, damit die anderen in Ruhe da ihre Arbeit machen können. Stell dir mal vor, an deinem Arbeitsplatz ist irgendjemand und wenn da irgendwie ist ein Meeting und dann sagt jemand was, das jemand anderem nicht gefällt, der schreit die ganze Zeit im Hintergrund, ach, halt doch's Maul, hör doch auf, du lügst doch. Weiß doch jeder, dass das nicht funktioniert. Wir bezahlen die Frau Hasselmann dafür, dass die da ist. Wer bezahlt sie, ha? Wer bezahlt sie? Wir alle. Nee, ich nicht. Doch, du auch. Nein. Auch du zahlst Mehrwertsteuer, OPEX. Tue ich das? Tue ich das? Tue ich das? Mehrwertsteuer zahlst du auf jeden Fall auch. Im Endeffekt, dürfen die ja schon was dazwischen rufen. Ja, aber die Tante ist, also ich meine ja nicht, natürlich, wenn man mal wirklich irgendwie was zu sagen hat oder der Typ da vielleicht wirklich lügt oder irgendwas. So rumpolitisieren. Aber die ganze Zeit da im Hintergrund rumzuplärren, finde ich schon, finde ich die absolut Einwände, grenzwert. Die Einwände sind halt auch wieder total wichtig. Ne? Es sind da so Sachen wie, wieder ein Mann bei der AfD und solche Sachen halt. Also ich meine, bis jetzt war das Ganze so ein bisschen polemisch schon, aber an sich überhaupt nichts zu beanstanden hat. Irgendwas, was er bis jetzt gesagt hat. Das dicke Ende kommt bestimmt noch. Ja, er hatte vor allem am Schluss gesagt, dass es von den Universitäten kommt. Und da würde ich anmerken, dass es vielleicht dann deswegen auch nicht für die ganze Gesellschaft unbedingt immer geeignet ist, wenn die sich so einen Teilaspekt da raussuchen, den genau betrachten, dass man sowas nicht auf die gesamte Gesellschaft umlegen sollte. SPD an dieser Stelle hier kürzlich behauptet hat, die AfD wolle die Genderforschung verbieten. Das war eine Falschbehauptung wider besseren Wissens, sprich eine Lüge. Wir wollen alle staatlichen Fehlanreize beseitigen, wie etwa das Professorinnenprogramm, damit die Universitäten wieder zu einer rationalen Erwägung zurückkehren, wie viel Raum sie dieser Ideologie wirklich geben wollen. Das ist unser Antrag. Weit über 200 Genderprofessuren gibt es bereits in Deutschland. Gegenüber 190 für Pharmazie oder 120 für alte Sprachen. Das zeigt, von welcher Fehlallokation von Forschungsmitteln wir hier schon reden. Und wo sollen die vielen tausend Absolventen dieser Studienrichtungen eigentlich Arbeit finden? Doch nur als Gleichstellungsbeauftragte in Universitäten, Behörden und großen Unternehmen. Sie decken dort einen Bedarf, der rein künstlich erzeugt wurde, auf Druck aggressiver Lobbygruppen von einer willfährigen Verwaltung in vorauseilendem Gehorsam implementiert. Zu jeder Wissenschaft, meine Damen und Herren, gehört Neugier gegenüber ihrem Forschungsgegenstand und eine prinzipielle Ergebnisoffenheit. Also die Bereitschaft, Irrtümer zu korrigieren und Theorien von der Realität falsifizieren zu lassen. Das Gegenteil ist der Fall. Das finde ich einen super wichtigen Punkt. Das halt echt, auch uns wird ja dann irgendwie gesagt, ihr seid Antifeministen. Nee, die können ihren Kack ja machen, aber sie müssen sich halt der gleichen Überprüfung stellen wie alle anderen auch. Und es kann nicht heißen, dass dann irgendwie sie das nicht machen, weil das alles Werkzeuge des Patriarchats sind nach ihrem eigenen Buch. Ja, weil es geht nicht um ihr eigenes Buch, es geht um Wissenschaft, um Grundlagen, um klare Vorgaben. Genau, dann sitzt dann Merkel da und wundert sich, dass die Leute an Verschwörungstheorien glauben oder nicht mehr so richtig die Wissenschaft irgendwie zu Rate ziehen, ne, wenn sie Covid leugnen oder sowas. Ja, woher kommt das denn? Ne? Dadurch, dass eben auch dass Sachen als Wissenschaft verkaufen, die vielleicht keine sind oder so, dass man es nicht mehr ganz klar sagen kann. Guter Punkt. Wissenschaftliche Standards sind doch nur ein soziales Konstrukt, Leute. Hallo? Nee. Ja, eben. Also bei diesen ganzen Geschichten geht es ja um irgendwelche Machtstrukturen und solche Sachen, die sie dann da irgendwie überwinden wollen. Und ja, das ist halt eine Grundannahme, die das Ergebnis schon vorschreibt. Und du kannst dann halt dieses Ding, na, was ich ja letzte Woche ja auch schon meinte, der Sinn und Zweck von dieser ganzen Kritik ist ja immer nur, noch kritischer zu werden. Und das ist ja nicht herauszufinden, dass die Kritik, die man gehabt hat, irgendwie falsch gewesen ist oder so und sich da irgendwie ein bisschen zu mäßigen oder irgendwas. Sondern es wird ja nur immer das angenommen, was das Ganze noch wieder verschlimmert. Also noch wieder oben einen draufsetzt auf die Herrschaftsformen und deren Allgemeingültigkeit, die man dann irgendwie bekämpfen muss. In der Genderforschung. Wer das Dogma nicht akzeptiert, dass das Geschlecht Gender eine soziale Konstruktion sei, völlig unabhängig vom biologischen Geschlecht, der wird als Biologist mundtot gemacht oder als Angreifer diffamiert. Und die Genderforschung will auch gar keine neutrale, objektive Wissenschaft sein. Sie versteht sich explizit als akademischer Arm der LGBTQ-Lobby, also der sexuellen Minderheiten. Sie will die angeblich patriarchale Wissenschaft sowie heteronormative Einstellungen dekonstruieren, also heterosexuelle Normalbeziehungen zwischen Männern und Frauen in den Bereich des Unterdrückerischen und Abseitigen rücken, für das man sich eigentlich schämen sollte. Schon die Kleinsten im Kindergarten sollen an ihrer geschlechtlichen Identität irregemacht werden. Ein rigides Sprachsystem soll das Sprechen und Denken der Menschen gendergerecht machen. Ich möchte mitnichten der Intoleranz gegenüber Lebensweisen das Wort reden, die von der traditionellen Familie abweichen. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Aber darum geht es längst nicht mehr. Die feministische Juristin Susanne Bär, 2011 auf Vorschlag der SPD und Grünen zur Bundesverfassungsrichterin berufen, formulierte 2003 mit Blick auf geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, ich zitiere, für die Rechtspolitik bedeutet das, Wahlfreiheit zu ermöglichen und Entscheidungen mit diskriminierender Wirkung, die frei getroffen werden, zu verbieten. Zitat Ende. Ich komme zum Schluss. Man ist also so lange frei, wie man mit der Gender-Doktrin konform geht. Wenn nicht, begegnet man der härtesten Intoleranz. Diese Mentalität, die mittlerweile an oberster Stelle Recht spricht in Deutschland, darf nicht länger an den Universitäten gefördert werden. Machen wir die Genderforschung zum Auslaufmodell. Vielen Dank. Ja, schön. Finger in der Wunde, ne? Würde ich sagen. Ja, und auch nachdem ich da Frau Bär Anfang des Jahres mal selber erleben durfte und sie da selber erzählen konnte, was sie erzählen wollte über ihren Werdegang und so, kann ich ja nochmal dran erinnern. Da waren ja auch so Sachen dabei, wie dass sie da, wie sie bei der Humboldt-Uni da diese Gender Studies reingekriegt haben, nämlich indem sie ja irgendwelche anderen Leute von der London School of Economics und solche Leute da dazu gebracht haben, da quasi anzurufen oder so, oder mit denen zu reden, so nach dem Motto so, ja, hier, Gender, das habt ihr nicht, so, das brauchen wir doch jetzt und so weiter und so fort, ne? Also so total konstruierte Sachen da irgendwie, um diesen Forschungszweig da irgendwie zu etablieren. Und wenn das in irgendeiner Art und Weise sinnvoll wäre, was sie da machen, dann wäre es ja wohl selbst erklärend, warum das wichtig ist. Also, ne, ich habe das ja damals, als ich das schon erzählt habe, verglichen mit, wenn man jetzt irgendwie ein neues Teilchen vermutet oder so, dann brauchst du ja nicht irgendwo hinrennen und sagen so, ja, hier, guckt euch mal unsere Mathematik an, so unser neues Teilchen, das wollen wir jetzt mal erforschen, ob das wirklich so funktioniert, wie wir uns das theoretisch vorstellen. Und dann sagen die Leute, ja, weiß ich ja nicht. Und dann sagst du, ja, aber bei anderen Universitäten, da machen die das ja schon. Also das wäre vollkommener Quatsch. Die Leute wüssten das von Hause aus, warum das eine sinnvolle Sache ist, das nachzuforschen. Aber Chris, Teilchen sind keine gesellschaftlichen Konstrukte. Also du musst schon die Gesellschaft konstruieren, wenn du gesellschaftliche Konstrukte überholen willst. Ja, ich glaube, das ist aber Macht und Herrschaft, die Teilchen. Man kann irgendwann mal eine Elemententafel aufstellen mit Geschlechtern. Ja, die Teilchen, die sie in der Hose haben, ja. Ja, genau. Wir haben Frau Hasselmann Unrecht getan. Entweder, ich glaube, sie ist gar nicht da gewesen. Also die Zwischenrufe sind vor allem von Mechthild Ravert von der SPD. Okay. Und Uli Nissen von der SPD. Oder auch Nicole Gohlke von der Linken. Die sagt, sie müssen einen krassen Minderwertigkeitskomplex haben. Das ist irre. Und das hat für mich nichts mehr mit Zwischenrufen zu tun, die irgendwie sinnvoll sind. Das Protokoll, ne? Ja. Okay. Oder zum Beispiel die Frau Rabat, er hat dann gesagt, sie versteht sich explizit als akademischer Arm der LGBTQ-Lobby, also der sexuellen Minderheiten. Und Frau Rabat hat dann geplärrt, LGBTQI! Weil er das Ei vergessen hatte. Oder Kai Gehring von Bündnis 90 Die Grünen, der auf die Sache mit den aggressiven Lobbygruppen und willfähriger Verwaltung sagt, oh, wow, 5 Verschwörungstheorien in einem Satz. Und dann der letzte Zwischenruf auch von Kai Gehring von den Grünen. Lassen Sie das Bundesverfassungsgericht in Ruhe. Sie sollten sich schämen. Demokratiezersetzer. Also, das hat nichts mit sachlicher Kritik oder irgendwas zu tun, was Sie da dazwischen brüllen. Die benehmen sich einfach wie beschissene kleine Kinder. Naja, ich meine, so sehen die das halt, ne? Ja, nee, aber trotzdem, das hatten wir ja schon öfter, diese Würde des Parlaments, weißt du? Dass du dich da halt nicht benimmst wie in der Kneipe oder bei dir zu Hause, sondern das ist halt das Parlament. Und das ist irgendwie komplett verloren gegangen. Früher waren selbst die polemischen Zwischenrufe waren wenigstens irgendwie noch niveauvoll. Aber das hier, sie haben ja einen Minderwertigkeitskomplex, ja Wahnsinn. Super, ne? Nächster Redner ist der Kollege Dr. Wolfgang Steffinger, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, also ihr habt ja gerade schon gehört, dass auch mit dem Hinterkopf behalten, dieser Mann ist von der CDU-CSU-Fraktion. Jetzt kommt der deutsche Konservativismus und sagt euch, was Sache ist. Wenn man sich den Antrag der AfD heute Abend hier durchliest, dann könnte man ja durchaus meinen, die Genderforschung wäre aus Langeweile entstanden, weil man nicht gewusst hat, was man noch machen soll. So ist es natürlich nicht. Es gehört schon dazu, dass wir uns auch kritisch mit der Entstehungsgeschichte dieser Forschungsrichtung auseinandersetzen. Und da müssen wir einfach in die Historie blicken, nämlich auch in die Geschichte von einer langen Zeit von Diskriminierung oder Unterdrückung und das Thema Machtverhältnisse und sich wandelnde Wertvorstellungen in der Gesellschaft anschauen. Und Moment. Wandelnde Wertvorstellungen in der Gesellschaft, die werden ja praktisch gerade erzwungen, diese Sachen mit der Brechstange, die wandelnden Wertvorstellungen. Also ob das wirklich, ob man halt das gleichzeitig als Grund und als Ergebnis irgendwie nehmen kann. Das ist halt ein Nullsummenspiel. Also die Frage ist auch, worauf er sich jetzt bezieht, das sagt er vielleicht gleich noch, ja, weil die lange Unterdrückungsgeschichte von den genderqueren Leuten, ich weiß nicht, ob die schon so lange stattgefunden hat, Also wenn es hier um Feminismus geht oder so, dann ist es vielleicht eine andere Sache. Mal gucken, vielleicht. Naja, bei uns gab es ja früher auch offene Homosexualität, bis die Kolonialmächte gekommen sind und uns das ausgetrieben haben. Ach ja. Danke, Römer. Ja, ich meine, das ist sein schlaues Buch mit dem C, ne? Deswegen wir hier solche Probleme hatten. Und also Machtverhältnisse finde ich auch immer geil. Wenn so Bundestagsabgeordnete von Machtverhältnissen sprechen und dann irgendwie fordern, dass Linksextreme die dann bekämpfen, die Machtverhältnisse oder wie. Also wir brauchen irgendwelche Forschung, die eine ganz starke marxistische Komponente hat. Ich meine, die ganzen Bücher und so haben wir ja hier, Abel vor allem, ja durchgearbeitet. Ne? Ich sage nichts Falsches, oder Abel? Da ist ganz viel Marxismuskrempel und so drin, diese Unterdrückungslinse. Und er hat das ja selber auch gesagt, dass es da um Unterdrückungskram geht und diese Machtverhältnisse. Und diese Leute, die diese Linse haben, die sollen jetzt alleine sich da an der Uni irgendwie überlegen, was passieren muss, damit sich dann Politiker darauf berufen können, um dann irgendwelche Dinge jetzt zu ändern in der Gesellschaft oder was. Super Idee, Dr. Wolfgang. Schon gemacht und auch schon versucht und laufen doch damit auch gerade schon vor die Wand mit ihren Methoden und Erwartungen und so weiter, die sie an die Leute richten, alleine was Sprache angeht und so zum Beispiel. Den historischen Kontext, dann kommt man einfach auch zu einem anderen, zu einem differenzierteren Urteil, als Sie das in Ihrem Antrag tun. Denn dieser. Aha, aha. Also, wenn ich in die Historie gucke, also dieses Ganze, was die Leute da reden, finde ich überhaupt nicht differenziert. So, das ist, dieses Wort differenziert ist da ein reiner Sophismus, nichts weiter. Also. Die alte CDU, die alte in seinem Fall, glaube ich, von der Stimme her würde ich sagen, CSU. Die hätte so Leute geteert und gefedert vor 20 Jahren oder 30. Also wenn die mit sowas angekommen wären, wie du ja sagst, es ist ein klares linkes Denkprojekt. Warum sollte eine konservative christliche Partei so einen Unsinn mit Familienzersetzung fördern? Und gleichzeitig fördern sie dann über Kindergeld wieder Familien oder was? Da wirst du doch irre. Das ist aber auch nicht richtig geschichtliche Betrachtung, da die Meinung ändern sollte. Weiß ich nicht. Also, es ist halt ideologische Subversion. Also wie CDU, CSU darauf kommt, sowas zu fördern, ist absolut. Also ist einfach nur Subversion. Das ist jemanden einen Bären aufbinden und ihn tragen lassen, obwohl das ihm selber schadet. Also ja, Konservatismus. Ja, genau. Konservatismus ist Progressivismus mit Tempolimit. Also. Ja, und Kindergeld hat im Endeffekt auch nichts mit Familienförderung zu tun. Das ist ja entstanden aus einem Urteil vom Verfassungsgericht, weil jemand auf Ungleichberechtigung da geklagt hat, dass er ja komplett versteuern muss, auch das Geld, was er ausgeben muss, um halt die Grundversorgung von seinen Kindern sicherzustellen. Und deswegen gibt es das Kindergeld, halt um diesen Betrag, der da als Grundbetrag geht, halt, den kriegt man dann wieder und damit ist das dann steuerfrei und damit ist dann halt dieses, also das hat man damals gemacht um dieses nach diesem Urteil und das ist tatsächlich kein Familienfördergesetz. Das wird immer so ein bisschen hingedreht, auch von der Politik gerne in Kauf genommen, dass dieser Eindruck entsteht, dass man da irgendwie wohltätig ist, aber in Wahrheit, ist das halt aus diesem Urteil entstanden. War das ein Ausgleich für steuerliche Nachteile sozusagen? Oder genau, was? Ja. Er ist mal wie immer undifferenziert und pauschal. Selbstverständlich, ganz selbstverständlich darf man einen Diskurs führen und selbstverständlich kann man auch Thesen der Genderforschung kritisieren. Das ist möglich. Das ist im Übrigen genauso in diesem Bereich möglich, wie das in vielen anderen Forschungsbereichen möglich ist. Ja, und dann kommt Herr Kemper um die Ecke und darf dann in irgendwelchen Mediendingern da irgendwie erzählen, warum du nach rechts offen bist oder weißt du Teufel nicht was alles. Aber das ist alles möglich, ja. Das ist alles super toll möglich. Also das ist ganz stark politische. Also das ist mehr politisch als Wissenschaft, dieser ganze Bereich und da wird halt mit allen Mitteln gekämpft und da ist man also einer der Hauptdinge, die man, also ich erinnere nur an dieses tolle Agentinnenportal und diesen ganzen Kram, dass man da die ganze Zeit immer daran arbeitet, seine Opposition irgendwie eins reinzuwirken und die anderen Leute darüber aufzuklären, wer die Opposition angeblich ist, also die halt zu charakterisieren. Das ist einer der Hauptpunkte von dieser ganzen Genderforschung. Ja. Na, also wie wir ja schon gesagt haben, es geht darum, halt alles irgendwie rumzukritisieren, alles irgendwie schlecht zu malen in der Gesellschaft und da Unterdrückung und Machtverhältnisse, wie du ja schon selber sagst hier, Herr Doktor. Ja, die Gesinnungskontrolle ist das irgendwie. Ne? Das ist das Ding und das ist, also kann man dran was dran aussetzen nachher? Kann man das? Also ich meine, das ist zwar noch nicht so schlimm wie jetzt irgendwie in der Theologie oder so, wo da die Kirche das selber entscheidet, wer da was irgendwie verbreiten darf und wenn da jemand sagt, nee, ich sag jetzt was anderes, dann dürfen die das nicht mehr lernen oder dürfen die dann nicht mehr weitermachen. So schlimm ist es da zwar noch nicht, aber einfach zu sagen, ja, das kann man ja alles kritisieren in einzelnen Teilen, ja, nee, nicht wirklich. Also darauf ist es nicht. Hätten sie das nicht so gerne. Das sieht man bei anderen Themen ja auch, jetzt mit Covid oder mit dem Klima oder so, da werden sie auch nicht so gerne kritisiert. Dass man diese kritisieren kann. Und wissen Sie, warum es möglich ist? Weil wir nämlich in Deutschland Meinungsfreiheit und auch Wissenschaftsfreiheit haben. Ja, also diese Leute sind ganz vorne mit dabei, irgendwelche Leute zu diffamieren, wie ich gerade schon gesagt habe. Das ist einer von deren Lieblingsaufgaben. Ne? Und dann haben wir diese ganze tolle Zivilgesellschaft dabei, die sich dann diese ganzen marxistischen Feministen und diese ganzen Leute alle einlädt, um dann uns halt zu erklären, ja, dass Antifeminismus gleichbedeutend mit Rechtsextremismus ist und was weiß ich nicht, was alles. Diese ganzen voreingenommenen Dinge, die sie da haben, um ihre politische Ideologie, weil mehr ist das ja nicht, was sie da haben, halt mit allen Mitteln dann zu verteidigen, damit sie da ihren Machterhalt dann haben, weil dieses Machtding, das ist ja das, was sie selber da überall rein projizieren. Und deshalb ist es ja geradezu lächerlich, wenn sich hier die AfD-Fraktion dazu aufschwingt, die Wissenschaftsfreiheit zu verteidigen oder gar fordert, die Wissenschaftsfreiheit wiederherzustellen. Ja, da gibt es aber auch andere Stimmen, ne? Ich weiß nicht genau, wie das definiert wird, aber da wurde auch schon gesagt, dass das nichts mit Wissenschaftsfreiheit zu tun hat. Ich meine, Herr Danisch hätte das so beschrieben. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es gemeint hat. Ja, hat es auch nicht. Es ist einfach nur eine Ideologie, die sich als Wissenschaft ausgibt. Das ist alles politischer Aktivismus als Wissenschaft getan. Ja, und ich würde halt mal sagen, was eher lächerlich ist, ist die Tatsache, dass die CDU-CSU diesen Krempel halt da jetzt verbreitet und irgendwie behauptet, sie würde da jetzt irgendwie für Differenzierung stehen und irgendwelche Leute in Schutz nehmen, die zu Unrecht da jetzt irgendwie kritisiert werden. Also das ist lächerlich. Ja, und an diesem Punkt mal kurz, was mit Wissenschaftsfreiheit gemeint ist, weil er jetzt endlich mal Bezug nimmt auf den Antrag der AfD, kurz aus dem Antrag eine Forderung, die Wissenschaftsfreiheit wiederherzustellen, indem die genderbezogenen Vorgaben für eine Forschungsförderung von Seiten der Bundesregierung zurückgenommen werden. Dazu zählt konkret die Arbeitshilfe des Bundesministeriums für Familie, Senioren und so weiter, Gender Mainstreaming in Forschungsvorhaben zu kassieren, sehr seltsame Sprache, da sie in die Wissenschaftsfreiheit einschränkt, ja, das steht hier so, Forschungsförderung nicht mehr davon abhängig zu machen, ob Wissenschaftler Genderperspektiven berücksichtigen und Forschungsförderung nicht mehr davon abhängig zu machen, ob und inwieweit sie die Ergebnisse der Genderforschung berücksichtigen. Also es geht darum, dass auch fremde Fachgebiete halt diese Genderforschung die Ergebnisse berücksichtigen müssen, sei es in Stil oder in anderen Angelegenheiten. Und das wird hier mit Wissenschaftsfreiheit von der AfD gemeint. Ja, der nimmt wenigstens mal ein bisschen Bezug auf den Text. Ja. Naja, also dieses mit der Bezug auf den Text, also dieses mit der Wissenschaftsfreiheit, das sagen sie alle. Na, das ist halt die Vokabel, die bei Ihnen hängen geblieben ist und wo Sie meinen, dass Sie es am besten angreifen können. Indem Sie sagen, gut, das ist total wissenschaftlich. Ihr seid doch voll wissenschaftsfeindlich. Meh, meh, meh. Ja, aber es das heißt ja irgendwie auch nicht, dass da jeder machen kann, was er will oder so, oder? Wir sollten den Begriff der Freiheit nämlich schon nochmal überprüfen, denn was heißt denn Freiheit bei der AfD? Die Freiheit bei der AfD heißt nämlich, frei gewählte Abgeordnete des Deutschen Bundestages zu bedrängen. So schaut nämlich bei Ihnen die Freiheit aus. Oder What aboutism? Ja, genau. So viel zum Thema Differenziertheit habe ich mir dann nur gedacht, als ich es das erste Mal gehört habe. Ja, und was die AfD damit gemeint hat, habe ich ja gerade vorgelesen. Mit allen Fehlern. Der AfD bedeutet darüber hinaus, Fake News zu verbreiten, wie aktuell wieder geschehen. Da werden Bilder gepostet vom letzten Jahr, wo unsere Ministerpräsidenten zusammenstehen beim Glühwein und wird behauptet, es wäre dieses Jahr gewesen. Ja, das ist richtig und das ist auch schlecht. Aber was hat das mit dem Thema zu tun? Und es wird behauptet, die Ministerpräsidenten würden ihre eigenen Beschlüsse nicht einhalten. Das hat mit Freiheit nichts zu tun, sondern das ist eine Frechheit, die Sie hier abliefern. Die Beschlüsse sind dann Freiheit allgemein. Bei Ihnen bedeutet nämlich außerdem auch die freie Presse als Lügenpresse zu bezeichnen, wenn über Fakten berichtet wird, die Ihnen halt nicht in den Kram passen. Sie und Ihre Anhänger. Ja, oder ihr bezeichnet den Herrn Tichy als Rechtsausleger und alle anderen Leute, die eher in der konservativen Richtung schreiben, System Don Alfonso etc. pp. Also der nächste Punkt ist es so bei Lügenpresse. Das Problem ist halt einfach, was die Klicks und Verkäufe bringt, das Sensationalismus, Übertreibung, schlechte Nachrichten, Absolutismus, Polarisierung und Rechtfertigung für Scheitern. Und deswegen ist halt der Großteil der Presse auch einfach Mist, weil sich Mist gut verkauft. Also, ich, keine Ahnung. Ja. Na, die Gala lässt grüßen, ne? Ja. Essig. Man dürfe in Deutschland ja nicht mehr alles sagen. Ich sage Ihnen eines, doch, man darf in Deutschland alles sagen. Und wissen Sie warum? Weil wir ja, und dann sag mal irgendwie, dass nur Frauen menstruieren können oder so. Dann sag das mal und frag mal die Gender-Expertin, ob das okay ist. Oder ob das schon Ausdruck von dem Machtgefälle ist, was man überwinden muss. Oder was man hier mit dem dritten Geschlecht und diese ganzen Geschichten, ob man das falsch finden darf, ob man das übertrieben finden darf. Ob man da meint, dass doch zwei Geschlechter reichen. Ja, du darfst das schon, aber die Folgen ja dann immer davon. Ja, was können wir denn dafür, dass dann Leute kommen und euch mit Dreck beschmeißen? Naja, es geht ja ums Hypothetische. Es geht ja darum, diese Leute zu fragen, ob das in Ordnung ist oder ob das schon Teil von diesem, ob man das eigentlich verbieten sollte. Und da hatten wir ja letztens schon dieses Ding, wo sie ja auch an der Humboldt-Uni diese Umfrage da gemacht hatten, oder in Frankfurt war es, glaube ich, und wo die Leute da gesagt haben, ja, da muss man alles einschränken, die Meinungsfreiheit zu diesen ganzen Themen, weil das ja den Leuten schadet. Und das ist nämlich die Ansicht von diesen Gender-Heinis, dass das alles den Leuten schadet. Naja, die CDU benutzt ja auch schon lange, ohne mit dem Wimpern zu zucken, digitale Gewalt und solche Neologismen von denen. Also ist ja nicht das erste Mal, dass sie Boden aufgeben. Ja, also auch jetzt dieses ganze, dieser ganze, wo er jetzt hier gerade hin abbiegt, irgendwo außerhalb von der Straße, aber meint, dass das irgendwas zur Sache beiträgt. Ja, das tut tatsächlich aus Versehen was zur Sache bei, aber leider auch nicht in die richtige Richtung, denn dieses Feld und diese Leute sind absolut der Meinung, dass das alles viel zu weit geht mit unserer Meinungsfreiheit und dass das so eng und klein wie möglich gefasst sein muss, weil ansonsten die ganzen Leute alle leiden. Nämlich Meinungsfreiheit haben und Sie können sich auch als Abgeordnete hier an dieses Rednerpult hinstellen und jeglichen Blödsinn erzählen, was Sie ja regelmäßig tun und was passiert Ihnen? Nichts. Jeder kann sich auf die Straße stellen in Deutschland, kann demonstrieren, kann seine Meinung sagen. Ja, und in Hannover. Hey. Das jetzt gerade zu sagen, ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, das aber auch, das mit dem Es passiert nichts. Also ich kann mich da auch an Kantholz erinnern. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass die AfD diverse Schwierigkeiten hatte, Lokale für ihre Parteitage oder Hotels oder ähnliches zu finden. Aber wie gesagt, da wird dann immer gesagt, das sind ja nicht wir. Das sind ja nur, das sind ja, da können wir ja nichts für. Naja, nicht immer, ne? Also zum Beispiel die Frau Kracher, die hatte ja auch, als sie da damals diesen einen AfD-Typen vermöbelt haben, bei Twitter geschrieben, ja, das ist hier kein Fußbreit. Was glaubt ihr denn, was das bedeutet? Oder so ähnlich, sinngemäß. Und das war ja auch das, wonach sie ihren Twitter-Account dann erstmal geschlossen hat und unter anderem Namen wieder neu aufgemacht hat. Weil sie dann nicht so gerne wollte, dass die Leute das zitieren. Ja, auf jeden Fall, was ich noch dazu sagen wollte, also in Hannover kann man nicht mehr sagen ans Rednerpult, weil da heißt es jetzt nämlich Redepult. Und in diversen anderen Städten wollen sie es auch schon so haben. Redet das Pult denn auch mit uns? Und sogar laut brüllen. Wird er dafür eingesperrt? Nein, Gott sei Dank wird er das nicht, weil wir Meinungsfreiheit in Deutschland haben. Und deswegen ist es wirklich eine Ironie, dass ausgerechnet Sie von Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit sprechen. Nee, die Ironie ist diese ganze Debatte hier. Das ist die Ironie. Und es geht schon gut los mit dir. Ja, die CDU-Mann. Und beides auch verteidigen wollen. Ich darf mal an die ganzen Debatten erinnern, die wir hier im Hause führen, zum Thema Corona beispielsweise. Es nimmt Ihnen doch keiner ab, dass Sie die Wissenschaftsfreiheit verteidigen wollen, wenn Sie gleichzeitig die Wissenschaftler diskreditieren, die andere Beschlüsse oder Erkenntnisse haben als Sie und als die, die Ihnen in den Kram passen. Sie wollen keine freie Wissenschaft, Sie wollen eine Wissenschaft, die Ihrer Ideologie nützt. Das ist alles, was Sie wollen. Und wenn Sie hier, anfangen, mit Belegen und Zahlen zu operieren, 213 Lehrstühle für den Bereich Gender, viel zu viel, 195 nur für Pharmazie und 147 für Zahnmedizin. Ja, haben es nicht nur ein paar Bereiche gefunden, wo wir vielleicht weniger Zahlen gehabt hätten. Dann komme ich nämlich mal mit meinen Vergleichszahlen. 5.850 Lehrstühle. Ich kann doch nicht sagen, im Bereich Rechtswissenschaften, Wirtschaft. Die AfD würde irgendwie Wissenschaft befürworten, die sie selber irgendwie haben wollen. Und bei einem Antrag, wo die eigentlich was abschaffen wollen. Das ergibt keinen Sinn. Ja, er hat sich ja auch nicht darauf bezogen. Er hat sich ja wieder auf andere Sachen bezogen, auf Corona-Kram und so. Ja, ja, schon. Oder Klimawandel-Kram und so. Und ich glaube sogar, dass er da vielleicht sogar noch eher einen Punkt hat, wenn er überhaupt einen Punkt hat in diesem ganzen Zeug. Weil es ja, ist ja ist schon so, dass, zu dem Antrag dann, finde ich, dass alle möglichen Leute ja immer reschreien, wenn irgendwie die falschen Forschungsergebnisse irgendwie gekommen sind. Also ja, so. Das ist in der Politik ja auch irgendwo normal. Also Wissenschaften und Sozialwissenschaften, 5.575 in Mathematik und Naturwissenschaften, 3.447 im Bereich der Medizin. Merken Sie was? Ihr Vergleich ist echt lächerlich. Ja, merken Sie was? Merken Sie was? Medizin ist vielleicht auch was Sinn macht und auch Jura in gewissem Sinne, wenn man ein funktionierendes Staatssystem behalten will. Aber Gender Studies braucht niemand außer der Frau Stokowski, der Frau Jacobi-Fahrer und wie sie alle heißen. Ich meine, man könnte sie vergleichen mit sowas wie Afrikanistik, Japanologie, halt irgendwas aus den geisteswissenschaftlichen Fakultäten halt auch, ne? Mit Jura das zu vergleichen, ist schon ziemlich schräg. Ist Gender nicht eher Geisteskrankwissenschaften? Außerdem hören wir gleich noch, wie sich das verhält mit den Gender-Professuren, die da angesprochen werden, weil die nämlich teilweise halt auch Jura-Professoren sind. Witzigerweise, ja. Das ganze Ding ist ja ganz stark angelehnt an diese ganzen Rechtswissenschaften. Nicht umsonst ist ja so eine Frau Bär als Gender-Wissenschaftlerin jetzt am Verfassungsgericht. Nicht umsonst ist ja die Kimberly Crenshaw mit der Intersektionalität Jura-Professorin. Und dann gendern Sie selber noch Ihren Antrag. Das ist ja das Aberwitzigste. Also das muss man auch mal dazu sagen. Aber Herr Präsident, weil Weihnachten kommt, möchte ich versöhnlich schließen. Wissen Sie, Meinungsfreiheit und auch Wissenschaftsfreiheit heißt auch, andere Meinungen auszuhalten. Ja, man darf widersprechen. Das gehört zur Meinungsfreiheit nämlich dazu. Das ist sogar der Grundgedanke der Meinungsfreiheit. Aber man muss auch anerkennen, dass wenn die eigene Meinung nicht umgesetzt wird, dann die Mehrheit wohl eine andere Meinung hatte. Was mit Meinung zu tun habe, ich denke, es geht um Wissenschaft. Ja, das ist totale Sophistik. Das ist das Ding einfach nur. Ja. Es ist Redekunst, es ist die Leute irgendwie mit irgendwelchen Nebelkerzen da irgendwie zu zünden und dann irgendwie zu sagen, so ja, habe ich jetzt alles widerlegt. In Wahrheit ist Meinungsfreiheit überall. Aber wenn ich dann irgendwann was sage, wo die dann irgendwie sagen, ja, aber das schadet den Leuten. Und ich kann mich dann noch an diese ganzen Jordan Peterson-Dinger erinnern, wo sie von früh bis spät gesagt haben, wenn er diese Pronomen nicht benutzt, dann will er das, dann erkennt er nicht an, dass es Transmenschen überhaupt gibt, war irgendwie das erste Ding. Und daraus wurde dann irgendwie, er stellt ihre Existenz in Frage. Und das haben sie den Leuten dann da um die Nase gerieben und dieses Gesetz, was sie da damals machen wollten in Kanada, haben sie ja gemacht, weil sie es für nötig erachtet haben, dass die Leute da, deren Existenz nicht in Frage gestellt wird und deswegen halt deren Selbstbezeichnungen dann da irgendwie zu verwenden sind. Also Sprache generell braucht Interpretation und die passiert bei dir selbst im Kopf. Also wenn ich jetzt irgendwie von der Identität angenommen irgendwie gern möchte, dass mich jemand mit einem bestimmten Pronomen anspricht als mit einem anderen, ne, dann erweitere ich mich selbst, damit ich in der Gesellschaft immer noch funktionieren kann, um dieses Pronomen und verstehe halt, okay, Leute werden das nicht von mir wissen, wenn sie mich sehen. Weißt du, du kannst ja jemanden nicht im Gesicht sehen, was der für eine Ideologie so hat, es sei denn, die Person zeigt sie. Ja? Aber besonders bei Pronomen, so wie sollst du dann äußerlich erkennen, welches Pronomen jemand hat, ja? Deswegen würde ich einfach sagen, hey, yo, ich würde gern so und so angesprochen werden, aber wenn du mich nicht so ansprichst, ist kein Ding. Ja? Da hast du doch deine Lösung für dieses ganze Problem. Da ist überhaupt nichts von wegen Meinungsfreiheit die Rede. Es ist einfach nur, hey, yo, ich würde gern halt so und so interpretiere ich mich so, wäre cool, wenn du mich so nennen würdest, danke, nice. Wenn nicht, dann nicht, ist okay. Ja, und der zweite Teil des Satzes ist ja das Problem. Und das ist in einer Demokratie so und das ist auch gut so. Frohe Weihnachten. Vielen Dank, Herr Kollege. Nur wenn man sagt, dass etwas gut ist, dann wird das natürlich nicht gut. Ne? Das ist auch gut so. Auch wie er da vorhin die Mehrheiten zweckentfremdet. Ja, wenn die Mehrheit dann das anders sieht, als sie, ich weiß nicht, wenn man mal die Mehrheit der Leute in Deutschland fragen würde, wie viele Genderprofessoren wir brauchen, dann könnte das schlecht ausgehen für die Fraktion Grün-Lila. Einfach in allen Bereichen ist es so, dass Leute, selbst wenn du ihnen irgendwas Komplexes gibst, sie da irgendwie abkürzungssprachlich machen werden. Wir sagen auch DNA und beziehungsweise DNS und nicht Desoxyribonukleinsäure, so, obwohl das sozusagen das korrekte Pronomen wäre, weißt du, das korrekte Wort zu verwenden. Wir verkürzen es, weißt du, und sowieso dieses ganze Pronomengelabere ist echt voll irrelevant. Ich sag einfach, hey du, oder ich nenne die Person beim Namen. Aber wann verwendet man denn bitteschön Pronomen, ne, wenn man über eine Person in der dritten Person spricht? Aber selbst da sagst du einfach den Namen, was soll's? Wo ist das Problem hier? Oh, das Schlimmste ist auch, wenn man hinter dem Rücken über jemanden spricht und ihn dabei missgendert. Das ist die Schlimmste. Ja, das ist halt das Ding. Ja, es geht buchstäblich darum, dass du die Ideologie schluckst. So. Und man kann Respekt nicht einfordern. Das vergessen die auch immer wieder. Doch, hallo, gibst du mir jetzt mal. Hände hoch, sonst knallt es. Ja. Ja, das ist so schädlich. Respekt und Akzeptanz sind nicht trainiert, also sind nicht. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Thomas Sattelberger, FDP-Fraktion. Jetzt bin ich gespannt, ob der ein bisschen mehr auf den Text eingeht. Ja. Also auf den eigentlichen Antrag der AfD. Glaube ich nicht dran. Also FDP, da erwarte ich eher, wir müssen uns abgrenzen von der AfD. Stimmung ist immer gut. Ja, das ist vor allen Dingen Herr Sattelberger. Herr Sattelberger ist bekannt als damaliger studentischer Marxist und überzeugter, der auch mit der Riege hier von unserem späteren was war ja Außenminister, hier Herrn Joschka Fischer mit dem zu tun hatte und der galt da irgendwie als zu gemäßigt oder so bei denen. Also ja, hat dann aber so später. Ein richtiger Salonkommunist, oder? Hat dann aber später halt eine Karriere als Vorstandsmensch irgendwie gemacht in der Wirtschaft. War unter anderem bei Continental und Lufthansa, glaube ich, und bei der Telekom war er Oberpersonalrat oder wie sich das nennt, also irgendwie der Chef von den ganzen, sozusagen der oberste Personalchef von der Telekom, war der Sattelberger mal. Und ja, der Herr Sattelberger ist homosexuell und deswegen meint er wahrscheinlich diesen ganzen LGBT-Gender-Kram irgendwie verstanden zu haben. Außerdem ist mir noch aufgefallen, also Herr Sattelberger war irgendwann mal bei einer Veranstaltung von Edition F. Ich erinnere dann nur noch mal, das sind ja diese Leute, die irgendwann mal diese Frau Funk, Myrna Funk, da haben publizieren lassen, wo sie da irgendwie gesagt hat, die alten weißen Männer bäumen sich nochmal auf wie Tiere kurz vorm Tod. Und ja, der Herr Sattelberger geht da zur Veranstaltung von denen hin und ist halt ein totaler Verfechter von diesem ganzen Diversitätskram und so, halt wegen Wirtschaft und ja. Er find's gut. Herr Präsident, meine Damen und Herren, für die AfD ist Genderforschung keine Wissenschaft. Ich möchte den Antragstellern erläutern, warum sie irren. 1935 hat der Erkenntnistheoretiker Ludwig Fleck die Entstehung einer Disziplin skizziert. Die Uridee entwickelt sich zum Gedankenbrei, der sich evolutionär zur Wissenschaft präzisiert. Im Umkehrschluss, Irriges ist der Zwilling von Urideen. Irriges ist der Zwilling von Urideen. Ja, sie erleben, so fest, so fistig. Es ist wieder dieses Ding, es ist einfach nur bla bla Schwafelkram. Irgendwelche philosophischen Konzepte und das ist der Grund, Leben außerhalb meiner Wahrnehmung, warum es Wissenschaft ist. Und der Witz ist auch noch, wenn er jetzt halt darauf hinaus will, das konstruieren will, dass er irgendwie sagt, Wissenschaft wird so definiert, dass man da irgendwie merkt, was falsch ist und das dann ausschließt, dann ist es nämlich bewiesen, dass diese Genderwissenschaft eben keine Wissenschaft ist, sondern reine Politik, weil, wie ich schon gesagt habe, das Einzige, was die annehmen, was diese ganze Kritik von diesen Leuten, was sie akzeptieren als Fortschritt ist, wenn man sagt, die Gesellschaft ist in diesem und jenem Rahmen irgendwie falsch und dann kommt einer daher und sagt, ja, aber die ist auch noch in diesem und jenem Rahmen noch viel falscher, als ihr das gedacht habt. Das wird akzeptiert und alles andere ist Herrschaftsform, ne, Unterdrückung, dieses ganze Zeug. Wenn man jetzt der Bruder von wem? Die akzeptiert wird, ist eine akzelerationistische. Genau. Ja, immer schlimmer. Immer schlimmer. Wer Skurriles, unsinnig Erscheinendes von vornherein ausschließt, negiert vor allem sich evolutionär entwickelnde Forschung. Bei Geistes- wie bei Naturwissenschaften mendelt sich Irriges und Absurdes heraus. Wenn das so wäre, dann hätten wir das alles schon lange nicht mehr, Herr Sattelberger, weil das nämlich irrig alles ist. Aber es wird ja gewollt. Das wird ja gewollt von irgendwelchen SPDs, die in ihrem Grundsatzprogramm drinstehen haben, dass die Männergesellschaft, die männliche Gesellschaft überwunden werden muss, um die menschliche Gesellschaft zu erreichen. Und solche politischen Theorien aus der Genderwissenschaft, die dienen halt dazu. Auch bei der Genderforschung. Dummes verschwindet wie ein identitätspolitischer Privilegiencheck. Oder Männer und Frauen als optische Täuschung. Ja, schön wär's, ne? Ja, eben, wo sind die denn hin verschwunden? Ja, du musst verschwindet es auch nicht, ne? Ist nicht. Wo sind die denn hin verschwunden? Also ich sehe da sehr viel davon. Wo sind die denn hin verschwunden? Welches Irrige hat man denn da weggemacht? Also ich habe da nur nichts von gemerkt. Präziser als das Deutsch ist manchmal das Englische. Sex steht hier für das biologische Geschlecht, Gender für das soziale. Ja, genau. Und das sagt ja dann, dass diese optische Täuschung, von der du ja gerade geredet hast, dass das eben eine optische Täuschung alles ist, weil ja das soziale Geschlecht so unglaublich wichtig ist. Und das, was man sehen kann, ist ja nur das biologische Geschlecht und das ist ja egal. Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Simone de Beauvoir, 19. Ja, das nächste, irgendwelche Meinung von irgendwelchen Leuten und du sagst, das evolutioniert sich raus. Ja, warum hat sich denn das raus evolutioniert? Ich sehe Bundestagsabgeordnete, die diesen Bullshit immer noch erzählen, als wäre das irgendwie die reine Wahrheit. Vor allem, warum zitiert er genau diese Person so? Warum? Wieso? Was soll das heißen? Ich kann irgendjemanden zitieren. Heißt nicht, dass die Person recht hat, macht mein Argument auch nicht besser. Ja, weil man merkt halt die Grundannahme. Ne? Die Grundannahme ist halt, ja, die Frau wird zur Frau gemacht. Das ist so, Punkt. Ja, aber davor muss doch etwas da sein, was die Frau zur Frau überhaupt machen lassen kann und was den Mann zum Mann machen lassen kann und nicht zu einer Frau. Weißt du, so ein Mensch wird auch nicht einfach so zu einer Giraffe. Weißt du, wenn Mann und Frau sich kreuzen, entsteht ein Mensch draus, weil genetisches Material von beiden dann zusammenkommt. So, und wenn du halt eben zwei Geschlechter hast, dann kommt da nicht ein drittes raus, sondern eins von beiden. Was soll der Scheiß? Meine Güte. 1949. Aus dieser spannenden These entstand eine Wissenschaft. Gut so. Ja, aus dieser Grundannahme, die ihr alle über alles liebt, entstand eine Pseudowissenschaft. Ja, ja, weißt du, ja. Und auch zu behaupten, dass dieses Wort im Englischen viel klarer das bedeutet, was er da erzählt, ist völliger Blödsinn. Ja. Bis in die 50er Jahre, bis das halt von solchen Kulturmarxisten halt umgebaut wurde, zu dem, was es heute bedeutet, hat es, war es ein Synonym für Geschlecht, für Sex. Unsinn, was du redest, Sattelberger. Ist halt auch, weißt du, so der Rede davon, dass es Wissenschaft ist und hat sich so ein Wissenschaftsbereich entwickelt. Selbst wenn man jetzt sagt, okay, sprachlich wollen wir da jetzt nicht irgendwo Wortglauberei machen, so wir geben ihm so den Benefit of the Doubt. Also ja, da hat sich eine Wissenschaft draus entwickelt, aber die Qualität davon ist nicht dieselbe wie Wissenschaft von Mathematik, die sich auch irgendwann rauskristallisiert und so entwickelt hat, weißt du? So die Wissenschaft, die Menschen auf den Mond packen, ist eine Wissenschaft, die halt eben eher an dem Verständnis von Wissenschaft ist, nämlich reproduzierbar mit denselben Ergebnissen immer wieder, weil man die unterliegenden grundsätzlichen Dynamiken versteht und Faktoren halt durch Experimente mit Vorhersage und Beweis halt eben herleitet, ja, und zeigt. So, und das Problem mit Social Studies generell ist, dass sie, unironisch, jetzt reden wir hier über Gender und so, ne, ein Reproduktionsproblem haben. Das heißt, man hat Schwierigkeiten, dieselben Resultate in selben Umständen noch einmal genauso zu reproduzieren. So, und das ist halt ein Problem, was Gender Studies genauso vererbt bekommt, ironischerweise, obwohl wir jetzt Genetik, verstehst du, so vererbt bekommt. Ja, dazu haben die auch keine Lösung, weißt du, so Leute mit 5 Jahren sagen dir auch, ja, Mädchen sein ist cute, ja, ich mag Kleider, ja. Besonders wenn du ihm das so präsentierst, jetzt wäre das eine tolle Alternative, so. So, aber wenn sich das Gehirn weiterentwickelt, was das halt so tut, so, dann merkst du irgendwann irgendwie, nö, kein Bock. So, Leute mit 5 Jahren, willst du jetzt was mündig machen? Das ist doch kindisch, das ist doch Quatsch, nein. Das kann nicht funktionieren. Viele Fragen sind offen. Ja. Wie wirkt sich Geschlecht auf Privilegien und auf Diskriminierung aus? Auf was? Privilegien? Wie wirkt sich Geschlecht? Ja, Moment mal, das ist doch Augenwischerei. Das ist Augenwischerei, diese Frage zu stellen. In den Büchern von diesen Leuten steht doch genau drin, wie sich das auswirkt. Das wird doch überhaupt nicht gefragt. Das ist ja das Problem. Was auch immer den Leuten am Morgen eingefallen ist, wie sich das, was gerade politisch für die opportun ist, so wirkt sich das aus. Und immer extremer. Das sieht man doch, man kann es doch beobachten. In dem Sinne würde danach geguckt, was hat das denn für Auswirkungen, eine Frau zu sein auf die Privilegien? Weil wenn man da ergebnisoffen forschen würde, würde man halt in vielen Bereichen Privilegien zum Beispiel bei den Frauen entdecken. Andere Privilegien haben wiederum Männer vielleicht, aber das ist halt so. Fuck nochmal. Und Es nutzt nichts da jetzt so. Da will ich nur, kurz sagen, das sind keine Privilegien, das sind entweder genetische vererbte Sachen oder Resultate von Entscheidungen von Freiheit und Verantwortung. Das sind keine Privilegien. Privilegien. Ja, naja, man kann das dann in man ist natürlich kein wissenschaftlicher Term, aber menschlichen Termini könnte man sagen, es ist schon ein Privileg, wenn du dir deine Sexualpartner einfacher aussuchen kannst als jemand anders zum Beispiel. Ja, das verstehe ich schon, was du meinst, klar, aber weißt du, so die Leute, das ist einfach, ich stimme dir eigentlich zu, ja, denn die Leute fangen hier davon an, dass ja hier unsere westliche Kultur, Gesellschaft hier ist im Endeffekt ein Kastensystem, aber es ist alles viel subtiler und untergründiger, weißt du? Ja, und ich erinnere nochmal daran, als er angefangen hat mit dem Kram, hat er gesagt, ja, das wäre ja eine Wissenschaft, hat es so definiert, dass der ganze Quatsch da rauskommt, hat als Beispiel genannt Identitätspolitik und Privilegienkram, und jetzt sind wir, ich glaube, 2-3 Minuten weiter. Ich meine, wir reden hier schon länger, aber in der Uhr da oben sieht man es ja. Ich glaube, es war 18.02 Uhr oder so, als er angefangen hat. Und jetzt sind wir schon wieder bei, ja, es untersucht die ganzen Privilegien. Also mit anderen Worten, dieses ganze Falsche, was da angeblich drin ist, das ist nicht draußen, weil evolutionär. Weil so sind, wie sie sind, hatte der von der AfD ja recht, ne? Weißt du, auch die Baseline eigentlich, wenn er schon über Wissenschaft reden will, muss man auch die Wissenschaftsbaseline verwenden von, ist es besser als nix, weißt du, ist es besser als Placebo. Also Leute mit ihrem Gender anzusprechen, ist das jetzt von der Kosten-Nutzen-Analyse, ist das wichtiger oder ist das gesundheitsfördernder, als wenn man das einfach realisiert und selbst wenn man sagt, ja, das ist schon ein Problem, aber sagt, hey, weißt du was, es nicht anzusprechen, ist ökonomischer für alle. Deswegen, weißt du was, einfach laufen lassen. So, also selbst wenn du sagst, ja, Privilegien und ja, hier voll Unterdrückung, musst du dennoch, eben wenn du sagst, es ist eine Wissenschaft, solltest du doch ganz leicht zeigen können, wie relevant es dann ist und wie, weißt du, einschneidend es ist, die Leute zu gendern versus sie nicht zu gendern. Aber ja, das, ja, aber du müsstest dir so eine, ne? Würde man ja auch, ja, würde man es ja wieder abschaffen im Prinzip mit. Weißt du, so wenn ich jetzt eine neue Therapieform einführe, wo ich Leute mit einem Schuh auf den Kopf schlage und sie halt aus dem Stress raushole dadurch, weil ich sie erschrecke, heißt das nicht, dass ich eine wissenschaftliche, coole Therapie habe. So, das werde ich dann auch nicht anderen Leuten auftuschen. Ja? So, was soll denn das, Alter? Also Leute, die irgendwie sagen, hier, ich identifiziere mich als ein anderes Geschlecht, haben das so als Position, als Vertretung, so, die sie halt dann haben, gehen auf die Gender Reassignment Surgery, also das Geschlecht wird dann angepasst an die Identität, und die Leute bringen sich genauso hoch um mit der Wahrscheinlichkeit, wie bevor sie Transition sind. Das ändert doch gar nichts. Was ich halt auch an dieser ganzen Diskussion einen wichtigen Punkt finde, ist, wenn wir mal schauen, was in der Wissenschaftsgeschichte schon alles Wissenschaft war, ja. Und von Kirche oder Machthabern oder irgendwem ja, gesponsert wurde auch und gesagt wurde, hier, das ist der heiße Scheiß, ja, hier Hexenverbrennung oder sonst irgendwas. Phrenologie. Phrenologie, eine Form deines Gesichts erkennen und deines Schädels erkennen, was bei dir ausgeprägter ist. Ja, wissenschaftlicher Marxismus, über 100 Millionen Tote. Ja. Gratulation. Ja, ich meine, die DDR hat ja auch, in der Schule hast du ja auch Marxismus, Leninismus als Fach gehabt. Ja. Und wenn das jemand kritisiert hat, haben die gesagt, das ist eine Wissenschaft, fick dich. Ja. Das ist ein bisschen blauäugig auch gegenüber den Mechanismen, wie so Unrechtssysteme funktionieren. Obwohl man sich auf dieser Gender-Seite gerne ins Lager von Sophie Stoll, Sophie Scholl stellen möchte. Ja. Ja. Wenn man die AfD ins Lager von Axel Stoll stellen möchte. Nee, aber das ist... Hier wird überhaupt nicht nachgedacht, aber eben hat schon jemand, ich weiß nicht mehr, wer es war im Chat, der Zuschauer, der Ungläubige, Sattelberger hat sich als Verfechter des Diversity-Managements profiliert und gilt als Initiator der 30% Frauenquote im Telekom-Vorstand. Also keine weiteren Fragen, euer Ehren. Das ist super, das muss sein, ja, das hilft Impact auf jeden Fall. Impact haben Sex und Gender bei klinischen Studien, bei Crashtests, bei künstlicher Intelligenz. Welchen Einfluss hat die Religion auf die Rollen von Frauen und von Männern? Welche Rolle spielt... Entschuldigung, Sattelberger, aber was für einen Einfluss soll das Gender bei einem Crashtest haben. Das würde ich jetzt, da wünschte ich jetzt gerne drauf festnageln. Das ist doch wegen der Körpergröße angeblich. Ja, aber genau. Gender, das hat doch nichts damit zu tun, dass das irgendwie Gender, da haben wir kein Gender für. Das kann doch jeder Wissenschaftler so. Das ist dieses übliche Ding, wo sie jetzt halt meinen, das wäre halt irgendwo totale Ungerechtigkeit, dass diese Crashtest-Dummies, diese Bauern irgendwie aussehen wie Männer. Ja, das sind halt so. Ich würde schon sagen, fast Binsenweisheiten. Ne? Glaubt ihr wirklich, dass die nicht inzwischen auch so Crashtest-Dinger benutzen, die ihnen schon, die sie möglichst nah an die echte Situation ranbringen? Also wäre nicht so schwierig. Es gibt eine Crashtest-Puppe, glaube ich, die war an 70 groß und dann gibt es noch eine Kinderpuppe. Eine echte Frau. Ja, und vor allen Dingen, wenn sie da Puppen machen würden, die aussehen würden wie Frauen, dann würde es wahrscheinlich heißen, oh mein Gott, die Männer bauen extra irgendwelche Crash-Test-Frauen, damit sie simulieren können, wie die kaputt gehen oder weiß ich nicht was. Sterben oder so. Ja, genau, irgend so eine Scheiße. Ja, würden sie da schon wieder reinwuseln. Genauso wie sie auch meinen, es wäre unglaubliche Unterdrückung, dass Medikamente häufiger an Männern getestet werden. Ja, es ist dann vielleicht dieses Wegwerfgeschlecht irgendwie, von der so viele Leute reden, wie Warren Farrell und so. Dass man das mit den Männern eher okay ist, wenn die nicht geschützt werden. Frauen geben sich da auch nicht so gerne für her, glaube ich. Es ist halt eigentlich genau, wie ich gesagt habe, es ist einfach nur persönliche Entscheidung, die jeder halt so macht, aber aus irgendeinem Grund werden bestimmte Entscheidungen sehr hart politisiert. Das hat nichts damit zu tun, dass die Politik mit beinhalten. Das ist nicht das, was politisiert bedeutet. Ich habe so satt zu hören, dass Leute sagen, ja, aber alles ist politisch. Und so, halt die Fresse. Ja, aber ich meine, das mit der Wegwerf, mit dem Wegwerfgeschlecht, ich meine, schau dir doch mal an, wie die Natur konstruiert ist. Bei vielen Tieren ist der Mann schon halt in der Masse überflüssig. Also wundert mich nicht, wenn das auch bei Menschen in die Richtung tendiert. Leadership bei unternehmerischem Erfolg und bei Innovation. Hochgradig politikrelevant für die Frage, wie Deutschland Vielfalt fördert und Barrieren beseitigt. Ja, ne, und das ist halt eben dieses selbstverstärkende System. Ihr habt diese Annahmen, die ihr so unglaublich lieb habt, wo euer ganzes Ego dran investiert ist. Und dann habt ihr diese Leute, die sagen, ja, das ist alles so und das ist alles die reine Weisheit und ihr müsst das auf jeden Fall machen, weil das sorgt dann dafür, dass alles besser wird. Und dann könnt ihr gegenseitig aufeinander zeigen und euch dann gegenseitig da das halt weiterrollen in die Richtung, wo ihr halt sowieso hin wollt. Ja, Richtung und, Gesellschaft. So, dann können sie und das ist das Ding und das ist auch der Grund, warum ihr das unglaublich liebt und beschützt, diesen ganzen Quatsch. Ja, können sie irgendwelche Vergabekriterien für öffentliche Aufträge festlegen und dann Gender binden oder sowas, ne? Das ist im Grunde genommen ist das ganze Gender-Ding im besten Fall nichts ändert und im schlimmsten Fall halt Leute zerstreitend, weil es dann heißt, ja, du hast mich heute nicht mit dem Pronomen der Woche angesprochen, wie kannst du nur? Es ist also, keine Gruppe von Leuten ist inhärent undivers. Also jeder Mensch ändert sich in seinen Erfahrungen über sein gesamtes Leben ständig und wenn du eine Gruppe von weißen Leuten hast, die irgendwo rumsitzen, scheißegal wo sie rumsitzen, auf der Straße oder in Frankfurt in einem Hochhaus, so in der Chefetage, die können exakt genauso divers sein als jede andere Gruppe von Leuten und was ist denn das für ein Kriterium? So, dann sehe ich mich dann nicht in dem Hochhaus. Aber dann stelle ich dir die Frage, ja, wie siehst du dich denn eigentlich? Schaust du denn darauf, wie du geboren bist und nicht darauf, was du in der Lage bist? Ich schaue den ganzen Tag darauf, um zu gucken, ob bei der Commerzbank auch mal jemand mit meiner Hautfarbe. Ja, ich gucke mir die anderen, um festzustellen, wo ich stehe. Aber weißt du, also ich würde lieber, zum Beispiel, wenn ich mich operieren lassen müsste, würde ich lieber zu einem Arzt gehen, der ganz strikt genau das für richtig erachtet, was jeder andere Chirurg genauso für richtig erachtet, also was medizinische Standards sagen, anstatt so ein Chirurg, der eine alternative Ausbildung genossen hat und mal was anderes denkt. Zu dem werde ich nicht gehen, weißt du? So, also bei wichtigen Sachen will man auch teilweise schon, dass die Leute exakt einer Meinung sind und nicht irgendwie ganz viel Verschiedenes, jeder macht sein eigenes Ding macht. Das funktioniert nicht immer. Spiegelbildlich auch bei der Beseitigung von Benachteiligung von Männern. Ist es zum Beispiel richtig, wenn Familiengerichte im Streitfall das Sorgerecht viermal häufiger den Müttern zusprechen? Darüber macht sich jetzt die Genderforschung Gedanken, oder wie? Weil die beantworten diese Frage. Die beantworten die mit, ja, das ist richtig, weil das ja alles Gewalt ist und so von den Männern. Ja, die sagen, die Schere ist nicht hoch genug. Ja, genau. Also ich habe mich da genauso auch damit so ein bisschen umgeschaut mit dieser Frage. Ihr habt recht. Ich muss das auch erstmal verifizieren. So, für mich habe es auch nicht glauben können, dass die sich damit beschäftigen. Tun sie. Aber es ist in der Richtung, wie, weißt du, die Kirche beschäftigt sich mit LGBT, so von wegen, kommt zu uns. Ja, ja, wir sind für euch da. Anlaufstelle und so. Red mit uns, aber dann da langsam doch trotzdem in Konversionstherapie reinstecken. Weißt du? Genau dasselbe da auch. Weißt du, so, ja, ja, komm zu uns. Aber komm, wir müssen deine toxische Männlichkeit befreien. Das ist einfach das Patriarchat und so und kommen, ja, ja, alles gut. Bezahl genau. Ruhig Geld, komm zu unseren Veranstaltungen, geh nicht weg, lad deine Freunde an, fickt euch alle. Toxische Männlichkeit ist das richtige Stichwort, genau. Herr Jongen, Ihr Doktorvater Peter Sloterdijk bildet Ihnen ja eine gewisse philosophische Bildung zu. Allerdings mit falschen Zitaten, wie er sagt. Diese Bildung endet offenkundig bei Erkenntnissen über Wissenschaftsevolution. Ich bitte um keine Gefälligkeiten für mein Geschlecht, hat die jüngst verstorbene Ja, ist die Verbindung mal wieder. So, ich dachte, du wolltest was sagen. Nee. US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg 1973 gesagt. Aber alles, was ich von unseren Brüdern verlange, ist, dass die Verbindung hält. Ruckelfrei. Ja, es ist schon wieder. Dass Sie Ihre Stiefel aus unserem Nacken nehmen. Zitat Ende. Ja. Genau, und das findest du gut, ne? Das ist total wichtig, das ist total relevant. Ja, Frauen stehen ja, also wenn ich rausgehe, stehen ständig Männer da, die mit ihren Frauen, die müssen sich von überbeugen, die Frauen, dann stellen die denen den Stiefel in den Nacken. Sehe ich täglich. Also. Ja, und das ist aber ein gutes Beispiel insofern halt für dieses ganze Ding, weil wenn sie kommen mit ihrem, ja, die Frauen durften ja nicht arbeiten und so, ja doch, irgendwelche niederen Tätigkeiten mussten die sogar machen. In landwirtschaftlichen Zeiten und so, da war das überhaupt komplett unmöglich, dass die Frauen nicht arbeiten. Weil da mussten alle arbeiten, da mussten die Kinder arbeiten, alle mussten arbeiten. Und das Einzige, wo dieses Problem da halt eben war, das war bei diesen Ruth Bader Ginsburgs und diesen Leuten, die gerne Rechtsanwälte und Richter und sowas werden wollten, wie ihre Brüder und Väter, die haben diesen Kampf da gekämpft mit dem Arbeiten dürfen. Die anderen brauchten den nicht kämpfen. Vor allem, weißt du, so gab es auch noch das, so bevor es zum Beispiel beim Wahlrecht, Thema Wahlrecht, ne, gab es, bevor die Frauen das Wahlrecht bekommen haben, mussten Männer erstmal universelles Wahlrecht bekommen für alle Männer. Das war auch nicht Standard, das musste man sich auch erkämpfen. Wenn ich jetzt rausgehe und sage, ich bin hier, ich will mal feiern, dass die Männer jetzt ein Wahlrecht haben, dann wird man sagen, das liegt aber so voll weit zurück. Einfach Wahlrecht zwischen Männern und bei Frauen in westlichen Ländern liegt viel näher beieinander, als wir jetzt heute uns zum Zeitpunkt der Frauenwahlrechte entwickeln. Also so entfernt haben, weißt du, so der Zeitpunkt, wo Frauen Wahlrecht bekommen haben. Männer haben kurz davor Wahlrecht bekommen, ja, geschichtlich hat sich das halt so entwickelt. So, und dann die Frauen. Naja, weil, naja, aus mehreren halt so Gründen, die für diese Zeit dann da relevant waren, kann ich die jetzt gerade auch nicht kennen. Wir wollen als Soldaten nicht irgendwie herhalten, als Soldaten. Ja, genau, das war ein sehr großes Argument. Haben, ja. Richtig, genau, ja, genau. Aber es hatte natürlich da auch so ein Ding gehabt von, ja, kann man Frauen überhaupt mit Politik vertrauen? Die sind alle so mimosenmäßig und so, sind ganz andere Wesen. Nee, so krass ist es nicht. Recht hat auch eine Pflicht als Gegenüber. Ja, genau. Das war das legitime Argument, genau. Ich sage nur, dass früher ist ja wirklich legitim, die Position auch zusätzlich gegeben hat, davon, dass es hieß, ja, hier, nee, Frauen sind irgendwie vom Gehirn kleine Kinder. Möge die AfD mit ihren Stiefeln nicht nur der Genderforschung, sondern keiner einzigen Wissenschaft jemals zu nahe treten können. Frohe Weihnacht! Sagt der Ex-Marxist mit den Stiefeln. Stiefel, ja. Ja. Stiefel, nein. Danke und viel gelingt. Vielen Dank, Herr Dr. Sattelberger. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Wiebke Esther, SPD-Fraktion. Ja, also jetzt mal die Leute, die schon gesehen haben, mal nichts dazu sagen, was glaubt ihr anderen, welches erstes Argument sein wird? Ja, was mit Hass? Na, überleg doch mal. Unsere Ideen. Wie gesagt, mit Hass. Na gut, dann fahre ich Aber einfach. die AfD. Ist ihr Argument. Aber die AfD. Gender Pay Gap. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, es mag vielleicht Zufall sein, dass in der Debatte über Geschlechterforschung, die wir gerade führen, erst an vierter Stelle die erste Frau redet. Super relevant, ne? Ja. Jetzt sind wir aber richtig, alter Schwede, das ist ja Erstaunlich, dass hier. in so einer Debatte überhaupt mal ein Mann redet eigentlich. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, Männer, Frauen, was ist das überhaupt? So, kann man auch gar nicht Seitdem die wissen. AfD das Thema manchmal ranzieht, da fühlen sich die Männer sich dann aufgefordert, sich schützend vor die Frauen zu stellen und zu reden. Ne? Könnte man so interpretieren. Naja, Sattelberger fühlt sich sowieso mal aufgefordert. Okay. Also, ja, aber ich meine, ne, das haben wir ja gerade schon gehört mit seinem Einsatz für die. Von ihm stammt ja auch dieser Spruch, dass da so viele Talente angeblich verloren gehen, wenn man jetzt die Frauen nicht auf die obersten Plätze auch rauf hievt. Hier scheint er ja auch ein bisschen noch zu verdienen, oder wie war's? Das weiß ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall davon überzeugt und ich glaube halt bei solchen Sachen, also wie gesagt, der Mann ist homosexuell, was normalerweise halt kein Problem ist, aber wenn so Leute wie er halt eben auf den Trichter kommen, dass angeblich die Frauen überall zurückgehalten werden und es irgendwelche Männerclubs gibt und so, dann sage ich immer mal, ja, dann schließt man nicht von dir auf andere. Also. Dass in den Reihen der AfD nicht eine einzige Frau derzeit zu finden ist, ist, glaube ich, kein Zufall, sondern auch schon der erste Offenbarungseid über das. Das ist kein Unheimlich Zufall, schwierig, sondern Mann. die haben mir gesagt, Mädchen, bleibt zu Hause, morgen wird hier Gender gemacht. Genau, da wird es gefährlich. Problem, das die AfD mit Frauen hat. Der Antrag, der uns heute vorliegt, Ja, komplett relevanzlos, das ist Argument, ne? aber, wenn man ihn genau liest, ein Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit. Und ich will da gerne meinen Kollegen René Röspel, der das in einer der vorherigen Debatten bereits ausgeführt hat, noch mal konkretisieren. Denn Sie legen die Axt an die Wissenschaftsfreiheit, indem Sie die Genderforschung abschaffen wollen. Der erste Schritt, den Sie hier ganz präzise beschreiben, ist Nein, der das haben Schritt. sie überhaupt nicht gefordert, Mädchen. Und mach mal was mit deiner Stimme, das ist wie eine Glasscheibe auf einer Schiefertafel oder so. Dass Sie die finanzielle Förderung abschaffen wollen, aber der Blick in die anderen europäischen Länder und das, was Ihre Brüder im Geiste, andere rechtsextreme Parteien dort durchführen, lässt offenbar werden, was das einzige Ziel ist, nämlich mittelfristig die Geschlechterforschung ganz zu verbieten. Der Blick dazu Machen wir das nicht, ne? Verbieten ist nach unnötig, glaube ich. Ungarn zeigt ganz konkret, wie die Regierung Einfluss genommen hat auf Wissenschaftsfreiheit und alle Studiengänge zur Geschlechterforschung verboten hat. Ja, das lädt jetzt hier schon wieder, aber ich denke mal, Und die verheerenden. im Endeffekt haben sie ja, soweit ich zumindest weiß, diese Central European University von Soros auch nicht verboten, sondern nur die Förderung dafür eingestellt. Oder bin ich da falsch informiert? Defunded, ja, ich meine schon. Die Folgen für Ungarn an der Stelle sind verheerend, weil viele junge, gut ausgebildete Ungarinnen und Ungarn deswegen das Land verlassen. Habt ihr die Flüchtlingstracks schon gesehen von den ungarischen Genderwissenschaftlern? Ja, also es verlassen viele Jugendliche Ungarn, aber ich glaube bestimmt nicht, weil sie nicht Gender Studies studieren können mit Funding von einer NGO vom Soros. Ja, und also erstmal ist es unsere Verfassungsrichterin auch, die hat auch an dieser Central European University da irgendwelche Dinge getan. Zumindest laut ihrer offiziellen Biografie von der Webseite vom Bundesverfassungsgericht, wo das draufsteht. Und dann war das auch noch diese Frau Petro oder wie die heißt, Die hatten wir ja auch schon mal, das war die mit der intersektionellen Erinnerungskultur. Also man soll sich irgendwie einen Holocaust angucken und sich dann irgendwie überlegen, dass das ja für die Frauen alles viel schlimmer gewesen ist als für die Männer und solche Geschmacklosigkeiten. Das ist diese wunderbare Forschung da gewesen von der Central European University Gender Studies Department. Weil vor allem aber viele junge Menschen oder auch Menschen allen Alters enorm in der Ausgestaltung ihres Lebens eingeschränkt werden. Und für uns als SPD ist ganz klar ihre Forderung, die zum Ziel hat, die Frauen nämlich dafür zu missbrauchen, dass sie nur an den Herd gedrängt werden, dass sie auf die Rolle der Frau und Mutter reduziert werden. Das ist mit uns nicht zu machen. Wir stehen. Ja, weil ja auch wenn es keine Gender Studies gäbe, das alles funktionieren würde. Also, dass die dann alle gezwungen werden oder irgend so ein Zeug. Für die Gleichberechtigung aller Lebensentwürfe. Warum ist Geschlechterforschung wichtig? Die Geschlechterforschung hilft nämlich zu erkennen, dass die zentralen Unterscheidungsmerkmale der Menschen, die wir haben, beweglich sind. Dass wir keine hormongesteuerten Wesen sind, so wie Sie es versuchen, in dem anscheinbar einer wissenschaftlichen Abhandlung in der Einleitung Ihres Antrags den Eindruck zu erwecken, indem Sie biologistisch argumentieren. Okay, Moment. Moment. Biologistische Argumentation, meine so Damen und Herren, ich dachte, Moment. Dass wir das genau. Mit... Halt, so genau brauchen die Leute dann Hormonmedikamente, Wiebke, wenn sie Gender angleichen lassen wollen? Es ist ganz einfach, okay? Zudem könnte ich einfach sagen, hey, das eine schließt das andere nicht aus. Das wäre so eigentlich meine Grundannahme, anstatt zu sagen, entweder ist alles Gesellschaft oder alles ist immer nur stur Biologie deterministisch. Aber dennoch werden diese Leute ganz schnell anfangen, mit Biologie zu argumentieren, wenn es um Todesstrafe geht für Leute, die, keine Ahnung, so eine Behinderung haben, eine kognitive, weißt du, so, die halt eben nicht zurechnungsfähig sind, zum Beispiel solche Leute. Da heißt es sofort, Moment, ja, aber das hat mit Biologie zu tun. Na, es ist ganz lustig. Ihr Eingangsstatement war doch schon entsprechend biologistisch. Ja, war es halt. Ne? Ich bin hier dritte Sprecherin und erste. Ja, klar, ja. Weißt du, wenn Gesellschaft... Aber sie ist doch nur konstruiert. Alles, was der Mensch, das sind ja eigentlich die Erkenntnisse der Wissenschaft des 20. und 21. Jahrhunderts, ist es der Mensch im Endeffekt sich nur von Komplexität her von einer Uhr zum Beispiel unterscheidet, ja, denn es ist im Endeffekt ein mechanisches, chemisches, physikalisches System. Was sonst soll denn da sein und wo ist dieses Etwas? Es ist einfach nur ein komplexes, über Jahrhunderttausende und Millionen Jahre heraus entwickelndes Ding. Und es gibt durchaus gezeigte wissenschaftliche Herleitungen, wieso Leute auch mal nicht Arschlöcher sein sollten. Weißt du, so. Diese Person muss einfach hier Blank Slate lesen. Das ist alles, was ich sagen will. Ja, auf jeden Fall biologistisch und ich glaube, ich muss noch mal eine Ecke zurückskippen, weil er jetzt gerade drüber geredet hat, bevor sie jetzt nochmal ankommt. Mit dem dunkelsten Kapitel unserer Geschichte überwunden hätten. Ah ja, genau, das dunkelste Kapitel. Also das ist biologistisch und das dunkelste Kapitel. Also zu sagen, dass Hormone irgendwas mit Geschlecht zu tun haben, ist biologistisch und das dunkelste Kapitel. Aber Meinungsfreiheit, ne, ist überhaupt gar kein Problem. Es geht in der Geschlechterforschung nämlich eben nicht darum, dass wir hormongesteuerte Wesen sind, dass es den Glauben gibt, dass anhand von Körperorganen oder Hormonen das, was wir sind, determiniert sind, sondern dass wir soziale Wesen sind, dass wir durch die Erfahrungen, durch die Umwelt, die Umgebung, die wir haben, geprägt werden. Und dass es darum auch entscheidend ist, in welcher... Ja, es geht darum, dass wir alle ein unbeschriebenes Blatt sind und das ist halt eben Pseudowissenschaft. Ja, hast du gut hergeleitet, Wiebke? Was sollen wir denn sonst sein, wenn nicht hormonell gesteuerte Wesen? So, unsere Vorfahren in der Gesellschaft konstruiert mit den ganzen hier, wie heißt das Ding, mit den, sag schnell, mit den Mit den Chromosomen. Nee. mit den Machtstrukturen. So, OPEX. Ja, ja. Ja, aber Chris, das, was gerade dir widerfahren ist, ist das Ergebnis und der Beweis dafür, dass du ein biologisches, chemisches, so neuronales System bist, was halt aufgrund von irgendwie so Lags, die im Kopf passieren, weil sich Konzepte überlagern im Gehirn, so physiologisch. Die Gesellschaft macht mich laggen. Es gibt jetzt buchstäblich schon Computer-Maschinensysteme, die deinen Kopf scannen können und dann daraus ein Gesicht herleiten, was du dir vorgestellt hast. Das gibt es schon. So, willst du mir sagen, dass das auch alles konstruiert ist? Ja, willst du sagen, dein Gehirn ist genau. Diese Maschine druckt das aus und in Wahrheit wird das belichtet von der Gesellschaft, die ihre Röntgenstrahlen aussendet und das dann, ich habe das dann so im Kopf, wie das auf dem Papier schon vorher drauf war. Blank Slate, Blank Slate, Blank Slate. Ja, genau, klar, Blank Slate. Ja, dann leb doch in dem Haus aus Asbest und gib deinem Kind bleiche Farbe aufs Spielzeug. Sozialen Umwelt, wir aufwachsen. Warum verdienen denn Frauen europaweit immer noch 16% weniger, obwohl sie gleiche Berufe ausüben wie Männer? Ja, dass Frauen mehr als 16% mehr Kinder bekommen als Männer. Weil Frauen lieber zufrieden sind in ihrem Job als Männer und weil Frauen lieber mehr Überstunden vermeiden wollen. Genau, aber in Wahrheit ist es ein perfektes Beispiel, was sie gerade genannt hat. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, dass es diese ganzen Antworten alle gibt, die wir gerade genannt haben und noch hunderte mehr. Aber sie natürlich meint so, ja, die finden es endlich heraus und die Antwort ist Unterdrückung. Genau das, was ich auch wusste. Die Antwort ist gesellschaftliches Konstrukt und Frauen werden klein gehalten. Ja, wir sollten erforschen, warum Frauen so faul geworden sind. Sie verdienen weniger wie Männer als Klasse gesamt, plus die Geburtenraten gehen komplett nach unten. Was machen Frauen denn ganz? Vor allem, Abel, das ist gerade ein marxistisches Spruchding gewesen. Frauen verdienen nicht weniger, sie verdienen genau das, was der Markt für sie als Preis empfindet. Ja, aber sie verdienen einfach weniger und es gibt keine Kinder. Was machen die den ganzen Tag? Schauen die das ist doch das Ergebnis des jahrelangen feministischen, intersektionalen... Die Zahl ändert sich doch seit Jahren nicht. Feministen haben so hart dafür gekämpft, dass Frauen jetzt frei Verantwortung für das tragen können, was sie wollen. Jetzt kommen Feministen dazu und sagen, nee, Verantwortung ist zu schwer. Halt's Maul, Alter. Das Patriarchat ist einfach unbesiegbar. Doch diese Lücke gibt es ja trotzdem noch und auch mit diesen durchschnittlichen, wer kriegt wie viele Kinder, nur weil das jetzt weniger sind, werden ja die Auszeiten nicht weniger. Also die Leute gehen ja trotzdem auf Teilzeit, ob die jetzt ein Kind oder zwei Kinder oder drei Kinder haben. Also. Übrigens, es ist nicht gleich irgendwo hier Drittes Reich am Auferstehen, wenn du sagst, das ist schon Biologie alles so, weißt du? Und dann sagst, ja, gesellschaftliche Probleme müssen wir trotzdem mal anpacken. Das höre ich aber hier nicht raus. Ich höre einfach raus, ihr liegt so falsch, der Mensch ist überhaupt nicht Biologie. Ich habe im Biologieunterricht nicht aufgepasst, Alter. Ja, man kann auch raushören, Biologie, ihr müsst euch ändern unbedingt. Ne? Biologieunterricht ist ja auch Biologismus. Also. Ja, klar, genau. Und Sportunterricht ist immer wieder die gleiche Zahl. Seit Jahren sagen sie immer wieder die gleiche Zahl. Dabei wissen wir ja, an sich sind es 3%. Alles, was die immer bemängeln, worüber sie die ganze Zeit sich aufregen, das gibt es zwar, aber das kommt zu 3% Lohnunterschied ungefähr hin. Ja, da haben sie auch wieder ihre teuren... Thomas Sattelberger macht jetzt gleich mal einen Zwischenruf, weil der meint ja, dass die schlechte Wissenschaft ausgesiebt werden würde. Der müsste ja jetzt rotieren auf seinem Sitz. Ja, ich glaube eher nicht. Seine Brille gerade rücken. Ja, also da haben sie auch die Talking Points für parat. Das sind ja so schöne Stilblüten wie, ja... bereinigter Pay Gap. Was soll denn das jetzt bedeuten? Dass der jetzt reiner ist oder wie als der unbereinigte Pay Gap? In Wahrheit ist der unbereinigte Pay Gap ja genauso ein Pay Gap. Oh. Und Ruhe. Wer sowas sagt, sagt auch, was ist der Unterschied zwischen Brutto und Netto? Denn der Staat bei häuslicher Gewalt unter der vor allem Frauen leiden, besser schützen. Biologistisch. Ja, und das ist auch wieder dieses Ding, wie kann er davor besser schützen? Das beantworten die. Die beantworten das mit, die Männer sind das Problem, schließ sie aus. Ja. Tu alles gegen die Männer, ist vollkommen egal. Das trifft immer den Richtigen, wenn es gegen die Männer geht. Weil wir haben ja erkannt, dass es diese ganzen Sachen, die mir der Name nicht einfällt, Machtstrukturen und so weiter gibt. Und die müssen wir jetzt alle dekonstruieren bis aus Blut und die Familie ist schlimm, Keimzelle ist Faschismus und unsere wunderbare Gesellschaftskritik sagt halt eben, alles ist schlimm wegen den Männern und die Frauen sind immer die Opfer und die ganzen anderen Minderheiten sind auch alle die Opfer von der weißen Mehrheitsgesellschaft und dieses ganze Zeug. Also von diesen blonden... Und in Wahrheit werden da nur Leute gegeneinander aufgehetzt und dafür plädiert, dass man diese ganzen rechtsstaatlichen Prinzipien, Unschuldsvermutung, solche Sachen alle über einen Haufen wirft. Und dann irgendwie sagt so, ja, das ist jetzt alles, aber alles geheiligt, dieses Mittel, weil wir haben ja dieses hehre Ziel, Gewalt beenden, was wir ja erreichen können. Wir können das ja beenden und die anderen wollen es einfach nur nicht beenden und deswegen müssen wir das jetzt beenden. Übrigens will ich nur sagen, dass es diesen Leuten rein um Ideologiekriegs geht und nicht darum, wer jetzt spricht und wer du Frau oder Mann bist. Denn wenn du hier jetzt zum Beispiel Christine Hoff Sommers stehen haben würdest, würden diese Frauen dir sagen, die hat internalisierten Frauenhass hier, die ist Teil des Patriarchats. Das ist eine vollkommen einfach dumme Erklärung, die Feministen sich selbst ideologisch hergeleitet haben. Zu sagen, dass wenn eine Frau sagt, Feminismus brauche ich nicht, ist nicht so meins, ist irgendwo voll gammelig und so, voller Missverständnisse und voller Lügen direkt, so, ist manipulativ und mag ich nicht, dann heißt es, du brauchst es erst recht, komm zu uns in die Kirche des Feminismus. Das ist, das ist eine fucking Sekte, Mann. Also von diesen Typen Frauen hat die SPD einige, wollte ich nochmal gesagt haben. Auch im Bundestag. Ja. Die Geschlechterforschung stellt diese Fragen und findet darauf die richtigen Antworten, genauso wie die Die richtigen Antworten, ja. Die für die SPD natürlich richtigen Antworten. Und, aber es ist eine totale Wissenschaft. Wenn es eine richtige Wissenschaft wäre, würdest du nicht auch hin und wieder mal die falschen Antworten finden. Einfach nur so aus Prinzip. Also, das wäre überhaupt mal eine interessante Frage. Was ist eigentlich so ein Irrtum gewesen von der Genderforschung, der dahinter ja korrigiert wurde? Das wäre meine Frage an Herrn Sattelberger. Soll er ihm einfach mal beantworten. Das wäre. Ich würde jetzt sagen, die falschen Antworten sind das für die AfD, ne? Das müsste ja eigentlich relativ einfach sein, das zu beantworten, weil es ist ja schließlich eine richtige Wissenschaft. Da muss es ja sicherlich so einige Dinge geben, die da auch mal nicht so richtig gelaufen sind. Geschlechterforschung eben auch Leben retten kann, indem sie aufzeigt, wie bei medizinischen Untersuchungen nicht vernachlässigt werden kann und darf, dass beispielsweise bei Schlaganfällen oder bei Herzinfarkten die Symptome und die Äußerungen, wie sich das ausdrückt, bei Frauen anders sind und es in der medizinischen Forschung ist weiterhin eine Benachteiligung von Fehler detected, Logikproblem geht nicht, selbst widersprochen, danke, setzen 6. Weil eben war es noch ein Biologismus mit den dunkelsten Zeiten unserer Geschichte. Und jetzt ist es plötzlich die Medizin und die Genderforschung. Nee, Genderforschung mit Medizin überhaupt nichts zu tun, hast du gerade selber auch gesagt, Frau Doktor, dass es um soziale Geschichten geht und so. Oder sind das die sozialen äußeren Einflüsse, die dafür sorgen, dass diese Schlaganfall-Dinge dann irgendwie anders sind oder wie? Ja, weißt du, also die hat ja eigentlich nur jetzt gesagt, dass ja diese Genderforschung, nehmen wir mal an, die hat wirklich was geleistet und das, was sie rausgefunden haben, ist, es beeinflusst schon kognitiv, wie du angesprochen wirst. So, wow, spannend, klasse, hätte ich mir auch nicht vorher vorstellen können, ob es einen Unterschied gibt hier, dass mir jemand irgendwie sagt, Herr Orekow so oder Frau Orekow so, dass ich da einen Moment lang irgendwie ein bisschen irritiert oder verwirrt bin, so von wegen, werde ich angesprochen, was ist los? Ja, auf jeden Fall, diese Forschung von dem Ding, das ist ja sogar von der deutschen Ärztin, die ist da irgendwie eine Koryphäe auf diesem Gebiet und dieser Kram wird ja auch Gendermedizin genannt und ich habe mir auch schon mal so ein Science-Slam irgendwie angeguckt, wo diese Medizinerin da von der Charité das auch quasi erzählt hat, was sie da herausgefunden hat, aber dieses Ganze, was sie da erzählt, das könnte hier die Frau Doktor alles unter Biologismus einsortieren, weil da kommt nämlich nicht ein einziges Mal irgendwas von Konstruktionen vom sozialen Geschlecht und solche Dinge irgendwie drin vor. Und ich würde den Leuten auch definitiv dazu anraten, ich kann es mir eigentlich nur vorstellen, dass sie sich dieser Sache einfach nicht bewusst sind, weil sie da in der Charité vernünftige naturwissenschaftliche Forschung machen, dass dieser Gender-Begriff halt mit diesem ganzen Geschwurbel vollsteckt und dann hier irgendwelche SPD-Bundestagsabgeordnete sich hinstellen können und hier diese Nebelkerze werfen können und diese Vertauschung hier vornehmen, dieses Hütchenspiel, wo dann plötzlich unter dem Hütchen der Biologie dann das Gender dann drunter liegt und nicht unter dem Hütchen von diesem Sozialkram, wo man vorher noch gerade gesagt hat, dass es eigentlich Nazi-Zeit ist, sowas zu behaupten. Und zwei Sätze später ist es dann plötzlich, beweist es dann plötzlich die Treffsicherheit der Genderwissenschaft und die Wissenschaftlichkeit der Genderwissenschaft, dass man ja irgendwas Biologisches da herausgefunden hat, was man da gar nicht herausgefunden hat, weil man diese ganzen Sachen ja alle in Frage stellt und ablehnt als Herrschaftsinstrumente und falsch. Also es ist wirklich Und das wäre auch nicht das erste und bestimmt nicht das letzte Mal, wo Feministen Sachen falsch lesen, falsch verstehen und es so sich zurechtbiegen, wie es gerade ihnen wichtig ist. Weißt du, so mit so einem Confirmation Bias reingehen und sich zum Beispiel Statistiken anschauen, wer wie viel Geld verdient nach Geschlecht, anstatt drauf zu schauen, ja, welche Faktoren gibt es da noch? So. Ja. Frauen gibt, weil diese Sachen in Studien nicht so intensiv untersucht werden. Und lassen Sie mich ganz deutlich sagen, wer so wie Sie die Geschlechterforschung abschaffen will, der stellt damit die Geistes- und die Sozialwissenschaften in Gänze in Frage. Und das, meine Damen und Herren. Ja, gerade vor einem Satz war es noch Medizin. Jetzt ist es in Fragestellen von Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften. Ja, bin ich übrigens vollkommen dafür. Sollte man alles in Frage stellen. Wenn man nach 1945 gesagt hat, okay, wir nehmen mal diese Rassegesetze und schmeißen sie in den Papierkorb, aber dafür reißen wir halt nicht die ganze Biologie aus dem Lehrbuch. Genauso kann man auch einen fehlgeleiteten Weg wie die Gender Studies aus dem Lehrbuch entfernen, ohne dass der Rest Schaden nimmt. Glaub mir, Wiebke. Weißt du, wenn ich irgendwas aufschreibe und es ist ein iterativer Prozess ist so und ich habe mich verschrieben und merke das beim zweiten Mal drüber schauen, dann werde ich nicht das gesamte Aufgeschriebene verbrennen, ich werde nur den Teil rauslöschen, der falsch war und ihn nach meinem besten Wissen und Gewissen zu dem Zeitpunkt neu korrigieren. Das ist Wissenschaft. Wissenschaft ist falsch zu liegen und nicht zu korrigieren. Und darum freue ich mich, dass wir die Förderlinie Innovative Frauen im Fokus mit 41 Millionen Euro in den nächsten 6 Jahren und damit bis zu 90 Forschungsvorhaben fördern, die zum Ziel haben, Frauen in den Fokus zu stellen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, deren wissenschaftliche Leistung, deren Innovationen immer noch weniger sichtbar sind als das, was bei den Männern erforscht und geleistet wird, dass wir das explizit als große Koalition noch mal fördern. Ja, weil das ja auch alles nur wegen der Unterdrückung ist, dass die nicht sichtbar sind. Die Leute denken sich, oh, das wäre eigentlich eine innovative und gute Forschung, aber dann fällt ihnen auf, oh, es hat eine Frau getan. Und dann denken sie sich, oh mein Gott, es darf nicht sichtbar werden. Hilfe, Hilfe. Patriarchat. Das macht überhaupt keinen Sinn, was sie gesagt hat. Weil einfach so ich benutze nicht Gegenstände und denke mir so, dieser Gegenstand wurde von einem Mann entwickelt. Das macht ihn besser. Was ist das für ein Scheiß? Und dass wir damit eben die Frauen aus dem Schatten rausholen und sichtbarer machen, welchen Beitrag sie halten. Und ich freue mich auch ganz allgemein, dass an so vielen Standorten, Sie haben ja die Zahlen rausgesucht, Gender Studies zu studieren sind, so wie bei mir zu Hause an der Universität Bielefeld, dass es dort Forschungsinstitute gibt, wie beispielsweise das Interdisziplinäre Zentrum zur Geschlechterforschung und dass all diese Menschen, die das studieren und darin forschen, morgen den Wissenschaftsstaat Geschlechterforschung begehen. Unter dem Hashtag For Gender Studies werden Sie verfolgen können, was dort erarbeitet wird. Und ich wünsche allen Akteurinnen da morgen ein gutes Gelingen, einen erfolgreichen Tag. Und Sie können sich gewiss sein, wir lassen Sie in aller Freiheit forschen und lehren. Aber wenn es um die politische Interpretation Ihrer Ergebnisse geht, dann haben Sie die SPD an Ihrer Seite. Tja. Ja. Oh Mann. Genau. Und das ist eine politische Wissenschaft, damit ihr dahinter losrennen könnt und sagen könnt, hier, alles, was wir wollen, ist wissenschaftlich gebackt. Und das ist das Hauptding dabei. Und ja. Tja, man könnte die jetzt ja auch kritisieren und sagen, ja, aber Moment mal, die hat jetzt aber zu sehr die Frauen in den Fokus gestellt. Ist doch Gender eigentlich nicht nur Frauenförderung? Weißt du was? Mit den Frauen, die sich nicht als Frauen identifizieren. Ne? Weißt du was? Das Einzige, was du machen musst, ist einfach exakt alles genauso behalten, wie du es jetzt machen würdest und sagen, ich bin aber eigentlich so eine Frau. Das ist alles, was du machen musst. Fertig. So, damit bist du privilegiert. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Esther. Also OPEX in den Unterlagen zum Beispiel zur Istanbul-Konvention, da steht dann schon unter Definition zu Geschlecht neben den körperlichen Merkmalen Komma oder so. Ja? Also es geht schon auch darum, das klammern die auch nicht hundertprozentig aus. Das tun die nur, wenn es ihnen gerade behagt oder so, wenn sie es gerade möchten, wenn sie es gerade brauchen oder so. Nächste Rednerin ist die Kollegin Nicole Gohlke, Fraktion Die Linke. Ja. Das wird sich Herr ja Präsident, auch Kolleginnen und Kollegen, die AfD legt uns einen Antrag vor mit dem Ziel, die Geschlechterforschung in der Wissenschaft, die Gender Studies, finanziell auszutrocknen und so zum Erliegen zu bringen. Inmitten der vielen zähen Kämpfe um Gleichberechtigung, für gleiche Rechte von Frauen, will die AfD das Rad der Zeit wieder zurückdrehen und verhindern, dass Wissenschaft sich im Dienst von Pluralität und Gleichberechtigung versteht. Das ist angesichts des ergrauten und durchweg männlichen Bildes, das die AfD-Fraktion da abgibt, natürlich auch wenig verwunderlich. Die Wahrheit ist aber, dass der Antifeminismus, mit dem Sie heute daherkommen, es geht nämlich hier um Antifeminismus, genauso wie Ihr Rassismus, das einzig wirklich Verbindende ist in Ihrer extrem rechten Seilschaft. Immer. Und kein Problem mit der Meinungsfreiheit und dieses ganze Zeug ist auch nicht dazu da, um diese ganzen Verbindungen daherzustellen, damit man mit dem Finger auf die Leute zeigen kann und sagen kann, pfui, pfui. Und diese ganzen anderen Leute, die man alle dann als rechts gebrandmarkt hat, dann da von allem auszuschließen. Nö, überhaupt nicht. Das ist kein politischer Kämpfer, das ist alles nur eine Wissenschaft. Ins Gesicht gesagt zu bekommen, dass man dich lächerlich findet, ist ein Zeichen von Respekt. Ansonsten gar nichts mehr zusammengeht bei Ihnen, weil Sie sich intern mal wieder völlig zerlegen, wie Sie es ja gerade auch erst wieder vor 3 Wochen auf Ihrem Parteitag getan haben, weil die AfD nämlich bei den wirklich wichtigen Fragen unserer Gesellschaft, bei Fragen wie steigenden Mieten, sinkenden Renten, gar keine Antworten hat. Immer dann muss der Hass auf andere oder auf Minderheiten herhalten, als inszeniertes Zusammengehörigkeitsgefühl und Bindemittel Ihrer Partei. Ja, und bei euch muss der Hass auf Männer herhalten. Herzlichen Glückwunsch. Ich sehe auch gar nicht, wo das Hass ist, einen sachlichen Antrag zu stellen gegen ein Wissenschaftsfeld, das man unwissenschaftlich findet. Ich meine, also man kann ja auch über Homöopathie streiten oder die Form der Erde. Also ja, und überhaupt sind Gender Studies feministisch. Ne? Das ist ja dann auch ein bisschen. Aber halt auch gerade in diesem Wissenschaftsfeld in Anführungsstrichen, da ist das ja genauso, dass sie auf alles die gleiche Antwort haben, nämlich Gesellschaft dann did it. Ja. Männer schuld. Strukturelle Gewalt. Ja, für alles. Das ist ja auch deren Totschlagding, wo sie alles mit niederknüppeln und diese ganzen anderen Dinge, die sie dann da alle haben, Kopftuch ja oder nein, 1000 Gespräche darüber, ob jetzt eine Transfrau eine Frau ist und dieses ganze Zeug, wo sie sich auch alle drüber zanken. Aber da kommen sie dann auch wieder zusammen, wenn es darum geht, ob die Männer schuld sind. Partei. Und das ist einfach nur billig und absolut erbärmlich. Der Antifeminismus gehört wie der Rassismus zur DNA der extremen Rechten. Entstanden ist er als Reaktion auf die politische Idee von gleichen Rechten und als Abwehr der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert. Und er ist der Bruder im Geiste von Nationalismus, Antisemitismus und Faschismus. Sind wir im 19. Jahrhundert? Ja, außerdem meine Frage an Frau Gohlke ist jetzt in diesem Zusammenhang, wer hat Hitler gewählt? Waren das nur Männer oder waren das Männer und Frauen in Deutschland? So, keine weiteren Fragen. Stimmt das überhaupt? Von Deutschnationalen wurde damals gehetzt, dass Frauenbewegung, Sozialdemokratie und Judentum miteinander verwandt seien. Die Nationalsozialisten behaupteten, Frauenemanzipation sei nur ein vom jüdischen Intellekt erfundenes Wort. Deutsche Frauen bräuchten sich nicht zu emanzipieren. Und von diesem menschenverachtenden Mist, von diesem Mist hat sich die AfD keinen Millimeter entfernt. Das ist ja, na klar. Steht das im Antrag der AfD so drin eigentlich, Frau Gohlke? Oder wie kommen Sie darauf? Die Meinung von irgendwem mit der Meinung von irgendwem anders zu verknüpfen, völlig wahllos. Zwischen den Zeilen. Und dafür ist ja diese Wissenschaft in Anführungsstrichen ja richtig. Und dafür brauchen sie die ja, dass sie sich da immunisieren mit diesen ganzen Zusammenhängen, die sie da jetzt runterbetet. Das ist ja in ihrer Kirche so drin. Ne? Das ist halt der Teufel dann und Ja, es ist jetzt hier eine theologische Vorlesung, die wir ja gerade haben. Das ist die Wahrheit und das stellen Sie hier gerade wieder unter Beweis. Das ist die Wahrheit. Das ist eine gute Wahrheit. Und Sie reihen sich im Übrigen nicht nur ein in die Frauenverachtung dieser alten Nazis. Sie sind auch Stichwortgeber der rechtsterroristischen Attentäter von heute. Breivik zum Beispiel, der Attentäter von Oslo, fantasierte von einer Kriegsführung gegen den europäischen Mann. Das ist die Gesellschaft, in der Sie sich befinden. Dafür sollten Sie sich schämen. Ja, und der wurde von seiner Mutter missbraucht und sein Vater hat das Sorgerecht nicht bekommen, obwohl er dafür gekämpft hat. Das ist die Gesellschaft, in der wir uns befinden. Ja. Und auch wieder hier, was hat das überhaupt damit zu tun? Hat er bei der AfD abgeschrieben? Ja, ich meine... Sie ist so schnell darin, Männer im Endeffekt zu sagen, hier, halt die Fresse, du bist keine Frau, keine Meinung, so, ne? So, aber selbst versteht sie halt nicht dadurch, dass sie sagt, so, buchstäblich zugibt, dass sie Männer nicht kritisieren kann, weil sie Männer sind. Eigentlich sollte sie, um ihrer Ideologie und ihrer Weltanschauung gerecht zu sein, andere Frauen aus ihrer Partei oder anderen Parteien kritisieren dafür, dass sie Männer kritisieren, denn wie kannst du als Frau einen Mann kritisieren, der ist so ein fremdes Wesen, der ist so ein Barbar, du kannst ihn gar nicht nachvollziehen. Wenn du mit ihm reden kannst, wenn du ihn verstehen kannst, dann ist auch ein Teil von irgendwie mehr als Unterschiede da, also Gemeinsamkeiten und auf die sollte man schauen und nicht irgendwie ewig spalten. Das ist so krankhaft, aber damit lässt sich Geld machen. Und dann tun sie auch noch so, als würde es ihnen hier um Wissenschaft gehen. Ganz ehrlich, das ist wirklich lachhaft, wenn sie damit daherkommen, einer Fraktion, die jeden Tag in der Corona-Krise beweist, dass sie weder auf dem Boden der Aufklärung noch der Wissenschaft steht, sondern sich gemein macht mit Verschwörungsmythen und Fake News. Niemand nimmt ihnen das Anliegen einer ernstzunehmenden Wissenschaftskritik ab. Sie sitzen im Glashaus. Wenn sie davon reden... Das ist ja keine ernstzunehmende Kritik, die Wissenschaft angeblich von Ideologie befreien zu wollen, dann geht es ihnen in Wahrheit um die Abwehr und das Mundtotmachen anderer Standpunkte als ihres eigenen. Was sie hier aufführen... Ja, und das auch wieder, ne? Der eine Finger und die vier anderen, die zurückzeigen dann, oder drei anderen. Aha. Das war auch... Also... Die holt ganz schön weit aus, ha? Das Unmöglichmachen von anderen Sachen... Das ist genau Sinn und Zweck von diesem Gender-Kram. Das unmöglich machen von anderen Sachen. Und das hat sich auch gerade schon gezeigt mit diesen ganzen hanebüchenden Zusammenhängen, die da, ja, aus diesen ganzen Leuten immer rauskommen. Ist die pure Demagogie, aber das durchschauen wir. Vielen Dank. Ja, sie hat nur im ersten Satz über den Antrag gesprochen und hat da halt direkt bezeichnend gesagt, der Antrag hat das Ziel, uns die Finanzen auszutrocknen. Der Rest von Metapolitik. Interessant, ne? Ja. Vielen Dank, Frau Kollegin Gohlke. Wisch, wisch, wisch. Nächster Redner ist der Kollege Karl Giering, Bündnis 90 Die Grünen. Da erwarte ich mal nicht viel Neues. Von ihm. Wenn er überhaupt Herr noch Präsident, was rausbringt, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Welt durchleidet. Ja, er müsste eigentlich schon heiser sein. Eine Jahrhundertpandemie. Alle blicken auf Wissenschaft und ihre Erkenntnisse. Und was hat die AfD beizutragen? Nichts. Ja, das muss ich auch mal sagen zu diesem Zeug. Ne? Das ist ja irgendwie so ein Gacha-Ding, was die da jetzt haben mit Corona und Wissenschaft und so. Also ich finde es eher erschreckend, dass man gerade in dem Jahr, wo, also zumindest solange wie ich mich zurückerinnern kann in meinem Leben, dieses ganze Ding, mit dass Politik sich an der Wissenschaft orientieren muss und alle Welt die ganze Zeit immer darauf guckt, was irgendwelche Leute da an Einschätzungen haben, um dann irgendwie zu probieren, da richtig drauf zu reagieren, um Menschenleben zu retten, dass man gerade in diesem Ding, wo das wirklich alles so ein... also so weitreichende Konsequenzen wirklich hat für die Leben der Leute, für die Wirtschaft, dass man sich gerade in so einem Jahr, und das war ja jetzt der letzte Tag, wo sie jetzt getagt haben in diesem Jahr, wo diese Debatte hier war, und dass man gerade das nochmal abschließt mit so einem wirren, komplett auf den Kopf gedrehten Blödsinn und diese rein politische dieses rein politische Annahmen rauskarren, wo wir unser Ego rein investiert haben und was wir nicht mehr hergeben, weil das so ein gutes politisches Instrument für uns ist und so eine Religion, das da irgendwie rauszukarren und da irgendwie zu sagen, ja, hier, das ist hier das Wissenschaftsding und wir wissen ja schon, dass ihr anderen, die das nicht richtig finden, ja auch die anderen Sachen nicht richtig finden. Und da liegt ihr ja genauso falsch wie bei diesem Jahr. Unglaublich, ey. Also das ist wirklich, das ist so ein Possenspiel. Das kann man sich ja, echt nicht ausdenken. Das finde ich auch auffällig. Hm. Nichts außer Zerstörerisches. Ihr Antrag ist ein Generalangriff auf Forschungsfreiheit. Wir schützen die Wissenschaft vor ihren Attacken. Ja, aber das Sie haben Angst vor Wissenschaftsfreiheit. Schutz ist doch nicht etwas, was du aus Trotz machst, weil es den anderen Leuten da nervig ist. So, das ist doch so dumm. Du schützt doch einfach aus höheren Beweggründen, aus so weiter liegenden Zielen. Sowas wie, dass zum Beispiel der wissenschaftliche Standard nicht verkommt. So, weil wo du das aufmachst, machst du halt auch noch ganz viel anderes auf und legitimierst das. Das ist eine wichtige Grundlage. Ja, Opex, du musst wissen, die Leute sind halt reaktionär, ne? Merkt man doch. Total reaktionär. Ja, die wollen die Uhr zurückdrehen auf eine Zeit, wo sie ihre Deutungshoheit alleine hatten. Das ist doch nicht mal das, was die AfD will, Alter. Die will einfach nur, hey, wie wär's? Ich meine die anderen. Ach so, ja. Ja, weißt du, die AfD sagt einfach nur, hey, mit dem Geld könnten wir was Besseres anfangen, als das da reinzustecken. Wir haben besonders in der Pandemie haben wir größere Sorgen. Lass mal irgendwas anderes damit machen, was sinnvoller ist für die Leute, anstatt irgendwie fucking Pronomen-Dings machen, Alter. Oh, fucking Denn ForscherInnen und DenkerInnen dekonstruieren die AfD als das, was sie sind. Wissenschaftsfeinde und Antifeministen. Darum haben sie Angst vor kritischem Denken. Darum will die AfD Klimaforschung auf Null zusammenstreichen. Darum wollen sie Geisteswissenschaften zertrümmern. Darum verklagen sie Forschungsinstitute, deren Erkenntnisse ihnen nicht passen. Jetzt soll die Axt einmal wieder an die Genderforschung gelegt werden. Damit folgt die AfD ihrem großen Vorbild, Trump ist ja nicht mehr, jetzt dem großen Vordenker Viktor Orban, der mit seiner Missachtung der Grundrechte die EU lahmlegte. Ja, genau. Wir sagen so nicht. Aber schon wieder den Orban, Nummer zwei. Ja, vor allem so, ne? Immer dieser Orban, der Buhmann. Die verstehen halt nicht, wenn das wirklich so irgendwo Viktor Orban wäre, dann wären die irgendwie deutlich eingeschränkter von der Freiheit, was sie sagen dürfen. Das ist doch nicht der Fall. Sie behaupten, es gäbe über 200 Professuren der Geschlechterforschung in Deutschland. Ich sag nur schön, wär's. Die allermeisten dieser Professuren tragen Geschlecht im Titel. In Wahrheit sind es Lehrstühle für Literaturwissenschaft, Medizin oder Rechtswissenschaft. Viele dieser Professuren sind in Wahrheit befristet oder gerade unbesetzt. Ne, also vor allem das Rechtswissenschaft-Ding halt. Das Medizin-Ding, das wage ich zu bezweifeln, dass das irgendwas mit Gender Studies zu tun hat. Soziologie. Ja, das könnte vielleicht sein, ja. Soziologie vor allen Dingen. Da holen sie auch einige von Ihnen attackierten deutschen Lehrstühle befinden sich in Wahrheit in Wien, Salzburg oder Basel. Ja, kaufen Sie sich meine aktuelle Deutschlandkarte. Hören Sie auf, das Plenum mit so einem Kokolores hier zu belasten. Also das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, weil die, also zumindest im Antrag beziehen die sich auf eine Studie von der FU Berlin, die deutschlandweit war. Ich weiß nicht, ob sie im deutschsprachigen Raum war, dann wäre ja die Schweiz auch dabei. Aber das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln, obwohl der so sympathisch ist, der Kai. Ja, die Schweiz war vielleicht auch dabei, aber da haben sie nichts gefunden, weil es alles auf Französisch war. Ihre Mission würde unsere exzellente Forschungslandschaft massiv schaden. Mitten in der Pandemie wollen Sie Gesundheitsforschung stoppen, wenn diese Geschlechteraspekte untersucht. Sowieso wieder falsch, aber das Thema hatten wir ja vorhin schon. Ja, geht's noch? Die Menschheit weiß längst, dass Krankheitssymptome und Nebenwirkungen von Medikamenten bei den Geschlechtern sehr, sehr unterschiedlich ausfallen können. Ja, aus der Medizin und nicht vom sozialen Konstruktivismus. Ja, das ist leider kein wesentlicher Punkt von Gender Studies. Also, gute Wissenschaft muss hier biologische und soziale Faktoren untersuchen. Ja, genau. Und diese Gender Studies, die sagen halt eben, dass die biologischen Faktoren alle nicht existieren und dass es nur soziales Geschlecht ist und ja, Herrschaftsform und bla bla bla bla, haben wir ja schon 30 Mal jetzt durch. Ja, männliche Interpretations- oder so der Ergebnisse. Die AfD-Fraktion wäre ein super Forschungsobjekt. Warum verharmlosen rechte Männerbünde die Corona-Pandemie? Das beschäftigt uns doch alle. Ach, das beschäftigt wir debattieren alle. Verstärkt, wer Sorgearbeit, Kinder- und Altenbetreuung leistet. Das sind vor allem Frauen, während Männer in der Chefetage unter sich bleiben. Genderforschung untersucht solche Themen, setzt sie auf die... Ja, und garantiert auch in der gleichen Anzahl, ne? Also so viele Frauen, wie sich um Familien kümmern, so viele Männer sitzen auch in der Chefetage. Genau. Und das ist nicht ein Vergleich von einer ganz breiten, einem ganz breiten Teil der Gesellschaft, ein Vergleich mit einem ganz kleinen Teil der Gesellschaft. Nein, überhaupt nicht. Kein bisschen. Das ist alles total relevant und ein super Vergleich, der überhaupt nicht hinkt. Ich will auch noch hinzufügen, dass hier wieder Reichtum und Chefetage verteufelt wird. So, da ist nichts Negatives dran, in der Chefetage zu sitzen, aber es wird halt immer wieder so als Boomer. Ja. Und selbst wenn es nicht Reichtum ist, also es gibt so viele Solo-Selbstständige, die sitzen auch in der Chefetage. Vor allem, weißt du ja, das Ziel sollte doch eigentlich sein, dass die Leute eben in der Lage sind, sich eben ja weiter so finanziell zu entwickeln und auch von der Arbeit her ein Besseres für ihre Kinder zu bieten. Da ist doch eine Chefetage deutlich besser, als einfach so ein Ding von nahen der Natur, von hier und Kinder pflegen. Das ist auch wichtig. Ja, genau. Es ist durchaus sinnvoll, wenn ein paar Leute in der Volkswirtschaft ein bisschen Geld in der Tasche haben. Hm. Ja. Ja, genau. Die Agenda, ihre Erkenntnisse machen Geschlechtergerechtigkeit besser möglich. Morgen mehr dazu unter dem Hashtag for Gender Studies. Danke, Gender Studies. Wer ernsthaft über Geschlechterforschung sprechen mag, mit uns Grünen immer gern. Unsere Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank hat beim Wissenschaftsrat angeregt, eine Strukturbegutachtung der Gender Studies durchzuführen. Ich freue mich auf die Ergebnisse und Impulse für nachhaltige Stärkung dieser Forschung. Und letzter Satz an die Wissenschaftsfeinde und Genderfeinde rechts außen. Kommen Sie klar, dass es mehr gibt als Mann, Mann, Mann und Frau. Vielen Dank, Herr Kollege. Unsympathischer, 4:1 arroganter, aufgeblasener. Hätte er nicht 9-mal Mann sagen können, da hat die Zeit nicht gereicht. Ja? Aber es ist wieder ein paar Mal der Begriff Antifeministen gefallen und ich denke, so, wenn sich das ein bisschen normalisiert, dann wird er auch seine Hässlichkeit verlieren. Vielleicht viele sagen auch, ja. Ach nee, da bauen die schon ordentlich dran, dass das seine Hässlichkeit nicht verliert. Ja, es wird dran gearbeitet, das stimmt natürlich. Ja, gucken Sie sich mal Ihre Geschlechterverhältnisse an. Wo ist eigentlich Frau von Storch? Darf ich hier noch mal kurz einhaken? Ich würde ganz gerne noch mal was zu den Zahlen sagen. Und zwar die Studie mit den 213, das ist tatsächlich deutschlandweit gewesen. 186 in Deutschland, 4 in der Schweiz, 23 in Österreich. Allerdings waren nur 13 in den Gesundheitswissenschaften und hier reden wir über so Sachen wie ja, Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters, angewandte Sozialwissenschaft, Sozialepidemiologie, ja, solche Sachen. Und unbefristete Stellen von 186, 161 in Deutschland. Das einfach nur... Kleiner Live-Fact-Check. Dankeschön. Zur Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist die Kollegin Sibylle Benning, CDU-CSU-Fraktion. Die Konservativen haben mal Redebedarf. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Insbesondere in dieser Zeit der Pandemie wird uns immer wieder vor Augen geführt, warum wissenschaftlicher Blick auf die Rolle der Geschlechter wichtig ist. Krisen verstärken alle existierenden Ungleichheiten. Und UN Women beschreibt die Corona-Krise daher auch bewusst als eine Krise der Frauen. Ja, also wir haben irgendwelche Aktivisten, die sagen irgendwelche Dinge und dann haben wir diese, immer eine Krise. Dann haben wir diese Wissenschaft, die natürlich dieselben Dinge sagen und die Wissenschaft sagt das auch vorher schon für diese Leute und dann könnt ihr das auch sagen und dann könnt ihr euch hinstellen das sagen und alle können es sagen und dann sind sich alle einig und dann kann man herausfinden, beweisen, genau. Dann kann man nach vorne marschieren und das ist ja auch der Grund, warum ihr das alles so toll findet. In allen Gesellschaften, Deutschland und Europa eingeschlossen, zählen Frauen zu den Menschen, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Rollen besonders hart von den Folgen dieser Pandemie betroffen sind. Weltweit sind 70% des Personals in Sozial- und Pflegeberufen Frauen. Unbezahlte Care-Arbeit leisten Frauen durchschnittlich dreimal so viel wie Männer. Unbezahlte Care-Arbeit, auch so ein reiner Talking Point und jetzt kommt er von den Konservativen ja auch. Das Talking Point aus dem linken Bereich kommt jetzt von den Konservativen einfach, weil es wird einfach mal reingehämmert, überall reingehämmert in den Medien so. Als reiner Aktivismus, unbezahlte Care-Arbeit, ja, früher nannte man das sich kümmern um seine Verwandten. Und da gibt es natürlich auch keinen Gender-Bereich, der irgendwie vielleicht herausfindet, dass so Dinge wie evolutionäre Sachen, die passiert sind, dass sie sich Sachen rausbilden, dass es eventuell evolutionär vorteilhaft ist, sich um die eigene Familie, die eigenen Gene zu kümmern, solche Dinge. Ne? Aber das als Biologismen wahrscheinlich. Ne? Ich meine, sich um Kinder zu kümmern, ist eigentlich eine der privilegiertesten Sachen, die es gibt. Wenn das dann unbezahlte Care-Arbeit ist, also sorry, sich um sein eigenes Bein kümmern zu können, ist ein absoluter Luxus. Also, ja, es ist genauso unbezahlt, wie zu sagen, ich kriege vom Staat mein Geld oder so. Dieses unbezahlte Care-Arbeit ist auch wieder Marxismus. Ne, das ist ganz eindeutig Klassenkrempel. Man sagt irgendwie, das ist einfach nur Arbeit, was die Leute da machen. Das hat überhaupt nichts zu tun mit, dass das deren Familie ist, dass das deren eigene Gene sind und so. Nee, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist einfach nur reine Wirtschaft, reiner Materialismus. Und das ist unbezahlt. Also die bösen Machthaber wollen da nichts abgeben von ihrem Kuchen. Und ja, CDU, CSU, herzlichen Glückwunsch. Weißt du, so Leute haben so Intelligenz halt und so eine Intuition dazu, ökonomisch zu handeln. Das heißt, dass ihre Zeit und Mühe und so weiter so effizient wie möglich nach dem jeweiligen Stand des Wissens über die Situation halt verlagert wird. Und ich würde viel lieber unbezahlte Care-Arbeit machen, als bezahlt irgendwo in der Mine zu arbeiten zu müssen, weil das meine Option ist. Also ganz ehrlich, man, was soll denn das? So, außerdem gibt es kein Free Lunch. No such thing as a free lunch. No such thing as a free Care-Arbeit. Das wird alles irgendwie mit Geld in Verbindung gebracht und das kostet alles irgendwie. Wenn es halt da jetzt in dem Moment nicht so wer bezahlt wird, ist okay, was soll's? Die Sektoren, in denen vermehrt Frauen arbeiten, kämpfen in dieser Zeit mit enormen wirtschaftlichen Herausforderungen. Es sind vor allen Dingen der Einzelhandel, das Gastgewerbe und der Tourismus. Gleichzeitig sind es in der Überzahl Frauen, Kassiererinnen, Krankenschwestern, Altenpflegerinnen, die in den so oft gelobten systemrelevanten Berufen tätig sind. Ohne sie würde in der gegenwärtigen Krise nichts laufen. Sie sind diejenigen, die den Laden zusammengehalten und die sich dafür tagtäglich den Infektionsgefahren aussetzen. Und mit wessen Benzin, welche Ölbohrarbeiterinnen haben das Benzin aus der Erde geholt, mit dem die Autos dieser Krankenschwestern fahren? Wer hat die Tunnel gesprengt, durch die diese Autos zur Arbeit fahren? Wer hat die Krankenhäuser gebaut, die Leitungen verlegt, die Kraftwerke hingestellt, damit die Krankenhäuser auch Strom haben? Muss ich weitermachen? Soll ich mal raten? War das die kritische Gebäudeforschung? Ich denke auch. Oder nee, ich denke, es werden die so Firma Gastarbeiter oder nach 1945 gewesen sein, die dann hier aus Rheinland-Nächsten, die bei uns vorbeigeschneit sind. Weißt du was? Es gäbe keine Männer mehr, wenn Männer einfach aufhören würden, Frauen zu befruchten. Das wäre alles. So, fertig. Das Problem gelöst. Oh, ja, das ist ja auch eine Idee, die wir schon haben. Krisen treffen eben nicht alle gleich. Sie treffen Industrienationen anders als sogenannte Entwicklungsländer. Was hat das mit Gender zu tun, Uschi? Religion. Das hat damit zu tun, dass sie da auch wieder jetzt hier ihre Theologie herunterbietet. Diese ganzen Glaubenssätze, die dann alle dadurch halt geheiligt werden. Vor allem würden uns Entwicklungsländer auch nur irgendwie interessieren, hätten wir niemals einen wirtschaftlichen Lockdown gemacht, weil das, was wir weniger einkaufen, das schadet deren Wirtschaften extrem. Also, keine Ahnung, so Entwicklungsländer damit anzukommen, halte ich für sehr fragwürdig. Also, das ist ja auch das beste Beispiel dafür zu zeigen, dass halt nicht nur diese direkten Branchen, die die Frau Benning gerade genannt hat, betroffen sind, wo hauptsächlich Frauen arbeiten, sondern alle sind betroffen. Und die 250 Millionen zusätzlichen Hungertoten, die leider dieses Jahr prognostiziert werden, sind das alles Frauen? Oh, genau. Sie treffen internetbasierte Unternehmen anders als den traditionellen stationären Einzelhandel. Und Krisen treffen eben auch Männer und Frauen unterschiedlich und sind daher nicht geschlechtsneutral. Um diesen auf genderbasierten Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten politisch entgegenzuwirken, bedarf es einer Forschung, die sich datenbasiert auf die soziale und gesellschaftliche Dimension von Geschlecht konzentriert. Dum, dum, da. Das ist genau das, was wir jetzt schon dreimal oder viermal oder fünfmal oder so gesagt haben. Das ist aspirational. Es ist ein Stichwortgeber für die Politik, nichts weiter. Und zwar mit diesen ganzen Sachen, die sie alle so unglaublich lieb gewonnen haben, dass sie immer wieder alle runterrattern. Und mit diesen ganzen marxistischen Komponenten, die hier schon bei der CDU angekommen sind, weil es ja so wunderbar klingt, oh, unbezahlte Care-Arbeit. Ja, ich habe es verstanden, das Problem. Da wird einfach unbezahlt gearbeitet. Oh mein Gott. Wenn einer glaubt, wir haben doch nicht recht, dann sagt das Verfassungsgericht doch, dann vielleicht doch. Geschlechterspezifische Forschung bezieht sich also nicht nur auf das biologische, sondern auch auf das soziale und gesellschaftliche Geschlecht, wovon eines gerade in diesen Zeiten statistisch belegbar besonders von der Krise betroffen ist. Und auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse bei der Unterscheidung im biologischen Geschlecht scheinen mir im wahrsten Sinne des Wortes lebensnotwendig. Denn der wesentliche Einfluss des biologischen Geschlechts auf die Gesundheit ist mittlerweile gut untersucht und belegt. Und wir wissen, dass sich Symptome bei einzelnen Erkrankungen nach Geschlechtern unterscheiden. Ja, und das ist das beste Argument nämlich, was die haben für dieses Gender-Ding. Und das ist genau das Argument, was überhaupt nicht passt und dem ganzen anderen Kram komplett widerspricht. Und sie reihen es einfach nicht. Es geht einfach in ihren Kopf nicht rein. Also ich würde, wenn ich da stehen würde, würde ich mir irgendwie denken, Moment mal, ich habe gerade irgendwas gefaselt vom sozialen Geschlecht und jetzt rede ich hier irgendwie darüber, dass das Wichtigste irgendwie ist, diese biologischen Unterschiede. Da musste doch der Kopf platzen irgendwann. Irgendwann musst du doch mal irgendwie was, irgendeine Synapse mal feuern, Frau Benning. Oder nicht? Oder ist das alles schon mit dieser ganzen Laberei, diesen ganzen 1000 Sophismen, diesen ganzen 150 Talking Points, die jeden Tag da in dir deine Mitarbeiter da reinreichen und beim Kaffeekränzchen vom Frauenrat, wo der da mit der Linkspartei und den ganzen anderen Leuten da irgendwie zusammensitzt. Ich weiß nicht, ob sie persönlich da jetzt Mitglied ist in diesem Frauenrat, aber es sind ja diverse Leute von der CDU und so, die da auf jeden Fall Mitglied sind mit der Linkspartei und allen möglichen anderen Leuten. Und, ne, aber nein, das ist alles nur, das ist einfach Lage der Frauen politisch und so. Und das ist alles No-Brainer. Marschieren. Wir haben unsere Stichworte hier aus dieser komplett linken, marxistischen Pseudowissenschaft da irgendwie. Und die nehmen wir alle einfach auf und callen die wieder, weil die ja bei uns so gut klingen. Weil das ist ja besonders für die Frauen. Wir müssen doch was tun für die Frauen, weil wenn wir das jetzt nicht tun, alles für die Frauen, dann geht es dir nicht gut und wir müssen das doch machen und das ist doch in unserem eigenen Interesse und so weiter und so fort. Ich meine, diese Betroffenheitsgeschichte, was macht das denn, ob das jetzt eine Wissenschaft ist, die man fördern muss oder nicht, hat doch diese Betroffenheit nichts mit zu tun. Ja, aber das denken die ja. Deswegen kommen die ja mit diesem Krempel an, weil sie das ja wirklich meinen, dass das in irgendeinem kausalen Zusammenhang steht. Also, dass in irgendeiner Form dieser Quatsch, den die da verzapfen, den Frauen zuträglich wäre. Wobei ja auch noch, wenn du zu diesen Studiendingern dann da gehst und sagst so, ja, wir machen jetzt was für die Frauen, von denen ja als erstes erstmal die Rückfrage kommt mit, was ist überhaupt eine Frau? Wir haben das mal eben dekonstruiert und sind hier zu dem Schluss gekommen, dies, das, jenes und keine Ahnung wie was und Menstruierende und keine Ahnung. Kollegen haben es eben auch angesprochen, zum Beispiel beim Schlaganfall. Wenn wir also einen Beitrag zur Verbesserung der Versorgungsqualität, der Versorgungseffizienz, der Patientensicherheit und der Patientenorientierung leisten wollen, dann müssen wir geschlechtssensible Forschung, wie beispielsweise in der Medizin, fördern. Wir brauchen mehr Erkenntnisse zu frauenspezifischen, männerspezifischen Krankheiten, um die Versorgungspraktiken entsprechend anzupassen und zu stärken. Meine Damen und Herren, trotz all den politischen Forderungen, die wir haben mögen, möchte ich deutlich betonen, dass Artikel 5 unseres Grundgesetzes die Freiheit der Wissenschaft und Forschung gewährleistet. Ein Eingriff durch den sogenannten Stopp des Genderwahns, wie ihn die AfD oft und gerne propagiert, halte ich für eine unnötige, wenn nicht sogar gefährliche Untersagung der Wissenschaftsfreiheit. Ja, und Applaus von links. Wir hingegen können ja, Applaus von links. Erkenntnisse mit den bereits vorhandenen Förderprogrammen des Bundes eine Grundlage schaffen, damit Geschlechter. Ja, ist schon geil, wie sie die Talking Points von den Linken runterrattert. Spezifische Unterschiede in der Forschung, der Versorgung, der Prävention, der Gesundheitsförderung und der Curricula besser berücksichtigt werden. Wenn das Geschlecht also als eine Dimension von Forschung berücksichtigt wird, können Forschungsergebnisse in ihrer Aussagekraft, Anwendbarkeit. Was ist eine Dimension von Forschung? Ich verstehe es gar nicht. Was meinst du damit? Sophismus. Achso, gibt es eine Welt außerhalb meiner Wahrnehmung, oder? Und Nachhaltigkeit präzisiert werden. Verstanden? Dieses hilft auch den Entscheidungsträgerinnen. Ja, klar. Also warte, zu dem Ding von Dimension, also Geschlechter, also Dimension. Da geht es eigentlich darum, dass man, wenn man so wissenschaftlich halt handelt, da gibt es so verschiedene Dimensionen, nach denen man Experimente aufstellt, nachdem man die wissenschaftlichen Arbeiten. Meint sie wahrscheinlich alles nicht. Sie meint wahrscheinlich das, ja, aber sie sagt dazu halt, es ist noch wichtig, dass man da aufs Geschlecht schaut, weißt du, so, das ist mit Dimension gemeint, das sind einfach nur Eigenschaften von wissenschaftlicher Arbeit, Features. Naja, die Wissenschaft ist halt angeblich so männlich durchsetzt oder so, und wenn man durch ein Mikroskop schaut als Frau, dann sieht man da eben auch ganz andere Dinge. Weißt du, das Ding ist halt, ja, das ist eben nicht der Fall, weißt du, das hat mit dem Geschlecht nichts zu tun, sondern mit deinen Augen, weißt du, also wir werden auch nicht irgendwo blinde, taubstumme Leute in solche Bereiche also lassen, ja, nicht weil wir sagen, hier, wir diskriminieren hart gegen sie, weil wir sie nicht mögen, sondern weil halt diese Leute ohne die notwendigen Werkzeuge halt eben nicht forschen können, weil du buchstäblich nichts wahrnehmen kannst, was du also betrachten könntest. Aber da heißt es jetzt auch nicht, dass man da so eine Dimension einführen will. Warum also für Frauen? So, wenn Frauen den Männern in nichts nachstehen, dann brauchen sie keine eigene Dimension. Wenn sie besser sind. Und Entscheidungsträgern in diesem Land Lebensrealitäten, Bedürfnisse und Interessen von Bürgerinnen und Bürgern genauer analysieren und nachvollziehen zu können, um Entscheidungen so zu treffen, dass sie der gesamten Gesellschaft, unabhängig des Geschlechts, den besten Nutzen bringen. Daher fördert das BMBF zu Recht gendersensible Studien. Ich glaube, der Satz davor war besser. Ja, das dreht sich schon wieder. Das dreht der Satz sich vorher verstanden war am besten, glaube ich. Ne? Muss das verstanden? Ja, gut, es dreht sich halt, ja. In der Präventions- und Versorgungsforschung. Liebe interessierte Zuhörerinnen, mit dem Professorinnenprogramm wollen Bund und den Professoren. Ja, das Internet hat zu viel. Da genau, zu viel Bullshit passt nicht durch die Leitung. Oh Mann. Ja, eigentlich kommt auch gleich noch eine Zwischenfrage von Herrn Jongens. Oder nee, ich glaube von einem anderen, von der AfD auf jeden Fall. Aber ja. Gruppen wird daher nicht vorgenommen. Das Ziel bleibt ein Aus. Alter Schwede, ey. Ich lade das jetzt nochmal runter hier. Da hat selbst das Internet keinen Bock mehr bei den verworrenen Dünnsinn, den Frau Benning da von sich gibt. Das muss wohl dieser Mangler sein. Das Geschlechterverhältnis in der Gesamtheit der Professorinnen und Professoren. Das Professorinnenprogramm hat bedeutende Impulse für die Chancengerechtigkeit von Frauen. Klar, nur in den Fachbereichen hat es keine Impulse gegeben. Ne? Sowohl im Wissenschaftssystem als auch für die gendersensible Fachforschung in unterschiedlichen Disziplinen gegeben, was entsprechende Evaluationen nachgewiesen. Haben. Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein, danke. In den Fördermaßnahmen des BMBF zur globalen Ernährungssicherheit sowie Bioökonomie als gesellschaftlicher Wandel. Ja, ich glaube, das Runterladen bringt auch nicht viel. Ihr sagt mir so 3 Stunden, irgendwie würde das dauern. Ja, wir haben halt werden eine in der sehr Vielzahl von sozioökonomischen Fragen explizit Gender-Aspekte bearbeitet, um die zu oft vernachlässigte Berücksichtigung der Dimension des Geschlechts zu gewährleisten. Die bewusste Auseinandersetzung mit diesem Thema hat auch zu Programmgestaltung geführt, mit denen insbesondere der Anteil von Frauen in MINT-Fächern gesteigert werden soll. Und zielgenaue Ansprachen wie bei der Förderrichtlinie Innovative Frauen im Fokus, ja, wurde gerade auch schon benannt, ermöglichen es leistet. Der einzigste Grund, warum Frauen in MINT-Fächer gehen, ist, wenn man sie tatsächlich unterdrückt. In Ländern wie Iran oder in China, wo die Geschlechterverhältnisse etwas traditioneller sind, da gehen Frauen massenhaft in STEM-Fächer, MINT-Fächer. Ja, sollen wir das wieder machen? Sie hat auch nur gesagt, dass das eine Förderung ist. Sie hat noch nicht gesagt, ob das funktioniert. Aber warte, was ist nochmal MINT? Weil die hat MINT gesagt, ich habe STEM gehört. So. Das ist fast echte Wissenschaft, ist das MINT und der Rest ist dummes Geschwätz. Ah, okay. Ja. Das stimmt so nicht. Never. Die Informatik Never mint the Bollocks. Also Programmieren ist so, weißt du, die echte Wissenschaft. Und das andere ist der Dreck, der am Straßenrand rumliegt. Eda, Archäologie ist kein Dreck, der am Straßenrand rumliegt. Ja? Zum Beispiel. Also so kann man das nicht teilen. Ja, also ich glaube, Frauen sind von Mumifizierung in Ägypten am meisten betroffen. Archäologie ist kein Dreck am Wegesrand, es ist die Wissenschaft des Drecks am Wegesrand. Ja, also bitte, ja. Genau. Richtige Pronomen musst du verwenden hier für die Wissenschaft. ...und Potenziale von Frauen in Wissenschaft, Forschung und Innovation sichtbar zu machen und strukturell zu verankern. Vielfältige Perspektiven, eben alle Geschlechter, helfen dabei, bessere Lösungen für die Gesellschaft zu finden. Nicht zu vergessen sind die Digitalisierungsprozesse, wenn KI-Systeme künftig geschlechtergerecht agieren sollen. KI-Systeme geschlechtergerecht, nächster Talking Point, den alle jetzt runterlabern, da ist er natürlich mitten mit dabei. Konservativismus, ey, gebt uns eure Talking Points. Die Auswahl der Professorin anhand von Geschlecht auch irgendwie verfestigen da an den Unis. Ich meine, was soll das? Das Karussell ist geöffnet für Stiere und Stierinnen des Jahres 2125. Hengst und Hengstin, genau. Dann müssen wir heute alles dafür tun, dass diese künftig mit Daten trainiert werden, die eben keine Ungleichbehandlung oder Stereotypen abbilden. Sie sehen, ja, was willst du denn? Warte, was willst du denn? Sollen die Daten die Realität abbilden? Also schaust du nach draußen, nimmst die Daten auf. Das ist wie, meine Datenbank gibt mir ab und zu regnerische Sonntage raus, so vom Wettervorhersage. Und das will ich nicht, deswegen müssen wir jetzt aber die richtigen Daten finden. Ja, OPEX, die Realität hat einen Bias, ne? Du musst es hinterfragen. Es ist, Ja, und zwar einen konservativen. Die Realität hat einen konservativen Bias. Alles, was lange über Tradition in der Welt, das funktioniert in der Regel ganz gut und alles, was neu ist, ist in der Regel eher was man kaputt macht, die über lange Zeit gewachsen ist. Die Realität hat keinen Bias, Abel. Die Realität hat keinen Bias. Was du meinst, ist, dass Konservative einen Realitätsbias haben. Ja, den haben sie. Umfasst viele unterschiedliche Facetten und sollte als überfakultäre und interdisziplinäre Forschung verstanden werden. Sie findet sich sowohl in den Geistes- und Sozialwissenschaften als auch in den Naturwissenschaften wieder. Und das wird sich auf wissenschaftlicher Ebene nicht ändern. Egal, wie oft die AfD die Relevanz dieser Forschung ideologisch verneinen mag. Ich sage herzlichen Dank und wünsche Ihnen auch frohe Weihnachten. Ja, egal, wie oft auch die Linkspartei und die Grünen diese Forschung ideologisch fördern. Und du bist mit dabei. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, das ist das Frauenklüppchen im Bundestag. Ne? Das gibt es auch wieder gestern. Vielen Dank, Frau Kollegin. Also Forschung ist interdisziplinär. Das ist das Stichwort. Ja. Ne? Deswegen brauchen wir ja auch Genderforschung in Mathematik beispielsweise. Das muss ja nicht heißen, über alle Parteien. Das ist interdisziplinär. Ja, genau. Das ist wie bei den Simpsons hier mit der Mit der weiblichen Mathematik, wo sie diese ja. Grundschule da von den Leuten aufteilen in Männer und Frauen und die dann irgendwie, ja, wie fühlt sich denn die Zahl an und ist die Nummer 3 jetzt odd oder einfach nur different und diese ganzen Sprüche da. Ja. Aber das hat die FDP ja auch gefordert, geschlechtergetrennten Matheunterricht. Das wird heute auch oft vergessen. Also das ist ein Teil von diesem wunderbaren Gender-Antrag da vor einem Jahr beim Parteitag, den sie da verabschiedet hatten von der Dame von aus Berlin. Fällt gerade ihr Name nicht ein. Frau Jasper Winter, so hieß sie. Also mit der Zwischenfrage war jetzt eine Finte von dir oder was, ja? Weil es fragte einer in den Chat, im Chat. Ob da noch eine Zwischenfrage wirklich kommt. Ja, kommt noch jetzt. Eine also, Gelegenheit okay. zur Erwiderung, denn die AfD-Fraktion hat eine Kurzintervention beantragt. Ja. Schade, ich wollte gerade noch eine Mahnung aussprechen, aber ich sage dem Kollegen Dr. Götz-Fremming das Wort zu einer Kurzintervention. Vielen Dank, Herr Präsident, dass die Kurzintervention zugelassen wurde. Sehr geehrte Frau Kollegin Benning, schade, dass ich die Zwischenfrage nicht eben stellen konnte. Jetzt muss ich die Stelle in Erinnerung rufen, auf die ich mich beziehen wollte. Sie haben, zuhören ist auch eine demokratische Tugend, meine Damen und Herren. Sie haben zu Recht abgehoben auf die Forschungslinie des BMBF. Und ausgeführt, dass das BMBF ja auch im Bereich der Genderforschung einige Gelder investiert. Ich möchte an dieser Stelle Sie fragen, ist es nicht eine zulässige politische Haltung in diesem Bereich, zum Beispiel eine Erhöhung der Unterstützung zu fordern oder zu fordern, dass sie gleich bleibt oder auch der Meinung zu sein, dass sie abnehmen sollte oder vielleicht gestrichen werden sollte, weil wir andere Prioritäten setzen wollen. Denn was wir machen, ist nicht Wissenschaft verbieten wollen, sondern die Forderungen, die wir erheben, sind meiner Meinung nach politische Forderungen, die durchaus zulässig sind. Und das hat nichts mit Wissenschaft, mit dem Verbot von Wissenschaften zu tun, so wie Sie es vorhin insinuiert haben. Frau Kollegin Benning, wollen Sie darauf antworten? Herr Kollege Dr. Frömming, ich bin sehr froh, in diesem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat leben zu dürfen. Und ich bin dankbar dafür, dass wir mit demokratischen Mehrheiten hier die Beschlüsse fassen, um Forschung zu ermöglichen, um der Wissenschaftsfreiheit Ausdruck zu bieten. Und ich hoffe, dass das immer so bleibt. Blablub. Oh, sick burn. Wir sind demokratisch. Und wir hoffen, dass es immer so bleibt. Diesen verdammten Kindergarten. Super Antwort. Ich möchte meine Hoffnung mal aus. Bluthochdruck von so einer Scheiße. Ja, und dann hätte ich hier noch so ein paar, ich habe hier mal nur dieses Gender Campus mir gegrapscht, wo so ein paar Stimmen hier kommen dürfen. Wir haben 20 Menschen gefragt, wie haben die Gender Studies dein Leben verändert? Das ist auch eine super Frage an die Wissenschaft. Ne? Wie hat die Wissenschaft dein Leben verändert? Ja, und dann haben wir hier zum Beispiel die Patricia, die sagt, ich war eine junge feministische Philosophin mit Lizenziatsabschluss. Okay, was bedeutet das? Weiß das jemand? Ich bin nicht so. Hört sich an wie irgendeine österreichische Bezeichnung. Sowas, was könnte sein, ja. Ist es kein Magister? Ist es ein Lizenziat? Oder? Ein Lizenziatsabschluss vielleicht aus der Schweiz. Ja. In der Tasche und voller Tatendrang. Das ist eine Lehrerlaubnis. Aber wohin damit, ja? Aber wohin damit? Ja. Irgendwie sowas. Dann kam das Zentrum Gender Studies und ich hatte auf einen Schlag eine Stelle und einen Ort an der Uni, an dem meine Fragen und Ideen willkommen waren. Mit anderen Worten, danke Gender Studies, ich darf Gender Studies arbeiten, ja. Ich meine, es freut mich so, dass sie so einfach einsteigen kann, aber das zeigt irgendwie schon, dass da gerade nicht viel los ist wissenschaftlich, wenn sie einfach jeden Laien einfach direkt schon reinlassen und hochhypen. Also. Die Tante ist Professorin inzwischen, stand da. Oh je. Lilian, Gleichstellungsbeauftragte. Es gibt übrigens per Gesetz, darf kein Mann Gleichstellungsbeauftragter sein. Das ist auch klasse. Sehr, sehr geschlechtsneutral. Dankeschön. Die Gender Studies haben meinen Denkhorizont erweitert. Weg von den herkömmlichen polaren Denkmustern hin zur Auseinandersetzung mit der Vielfalt und der Komplexität des Daseins, die ja auch übrigens ja sehr, sehr polare Denkmuster hat. Oh, klasse. Ja, und vor allen Dingen Gleichstellungsbeauftragte. Und dann wollten sie, ist zuständig nur für Frauenkram, meint aber, irgendwas wäre mit Komplexität und mehr als polare Denkmuster, bla bla. Ja, ja. Vor allem, weißt du, so mehr Komplexität bedeutet nicht Realitätsnähe. Wissenschaft geht es nicht zuerst, um Komplexität zu erhöhen, sondern um Realität abzubilden. Conchetta, Studentin. Als Neustudierende bringen mich die spannenden Vorlesungen der Gender Studies zum Nachdenken. Wow. Gleichzeitig öffnen sie mir in vielen Bereichen die Augen. Also Wissenschaft ist auch nicht schlecht, wenn sie mal ein Ergebnis liefert und nicht die armen Leute nur zum Nachdenken. Die Augen öffnen. Ja, vor allen Dingen kommt keiner auf irgendwas. Ja, also Augen öffnen, das ist auch wieder dieses Ding, ne? diese religiöse Komponente, die sie da haben. Oder ja, diese ja, Augen öffnen, worin denn? Dass die Männer schuld sind. Ne? Ja. Öffnen sie denn die Augen? Einfach, weißt du, so Evolutionstheorie, als ich die verstanden habe, hat mir auch die Augen geöffnet. Warum darf ich nicht öffentlich darüber reden, wie krass es mit Evolutionstheorie auf sich hat? Das hat mir auch die Augen geöffnet, aber das ist nicht deswegen toll, weil es mir die Augen geöffnet hat, sondern weil es die Realität vorhersehbar beschreibt. Als Neumitglied der Partei machen wir finde ich die Veranstaltung im Bürgerbräukeller sehr spannend und sie haben mir in vielen Bereichen die Augen geöffnet. Es ist so, alles, was dir neu ist, öffnet dir die Augen per Definition, sonst wäre es nicht neu. Was ist das für eine Beobachtung? Ist das ein Assistent von einem Helfer oder ist das nur ein Assistent vom Assistenten oder ein Helfer vom Assistenten? Nee, es ist einfach doppelt gemoppelt. Es ist einfach nur eine Assistenz, also so eine Hilfe halt, ja. Lea Dora Hilfsassistenz. Die Geschlechterforschung hat mir die Freude am Deutschrap genommen, an meinen Kinderbüchern und romantischen Komödien. Im Gegenzug bekam ich Selbstbewusstsein und ein Zuhause in der Philosophie an der Universität in der Welt. Das steht, dass dass mein Leben schlechter geworden ist, weil Dinge, die ich vorher erlebt habe, jetzt negativ gesehen werden und ich im Gegenzug ideologisch indoktriniert worden bin. Ja, warte, Abel, warte. Die macht das doch auch falsch, weil die Anita hat ja gesagt, wir sollen weiter an den Sachen Spaß haben, auch wenn wir sie kritisieren. Abel, guck mal. Bist du übers Ziel hinausgeschossen? Guck mal, es ist nicht ganz das, was du eigentlich aussagen willst, denn es gibt genug Ex-Muslime zum Beispiel, die genau das sagen würden. Die würden sagen, ja hier, so Islamforschung, also so zum Beispiel Politikwissenschaft, ne, hat mir über die Tatsachen, die mir über den Islam erzählt hat, eben ja die Augen geöffnet und halt mir meine Freude an der Kindheit irgendwo genommen und ich kann nicht mehr genauso drauf schauen wie davor, weißt du? So, da würdest du aber nicht sagen, dass das jetzt irgendwie was Schädliches ist, weißt du, oder indoktriniert ist, ne? So, aber hier ist Indoktrination der Fall und das ist ein Symptom davon, dass du halt eben dann dein Vergangenes eben abstreitest und ablehnst, damit du etwas Neues, Fresheres bekommst. Das ist weniger ein Schritt in die Realität, als mehr ein Schritt in eine neue Form von Kindheit. Aber ich finde auch die Stellungnahme von Armin hier rechts unten ganz gut, weil er stellt halt den positiven Teil raus. Ich meine, wenigstens hört sie keinen Deutschrap mehr. Das habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe. Aber da muss es doch günstigere Alternativen geben, um keinen Deutschrap mehr zu hören. Das kann doch nicht, außer Dendemann natürlich. Also vor Gender Studies ist gleich against Deutschrap. Die Frage ist, das, was jetzt gehört wird, ist das besser als Deutschrap? Ja, das ist dann Suki wahrscheinlich. Suki statt Deutschrap wahrscheinlich. Ja, das ist besser als Deutschrap. Vor allem, weißt du, so ihr eigenes Zitat entlarvt sie eigentlich schon als Mensch. Das ist ein sehr gutes Zitat. Das zeigt nämlich mit dem zweiten Satz, im Gegenzug bekam ich Selbstbewusstsein ein Zuhause in der Philosophie, an der Universität in der Welt. So, das ist ja oft so bei so Sektenartigen. Ja, die wollen im Endeffekt dazugehören. Das ist ein ganz normales menschliches, biologisches Bedürfnis, dazuzugehören. Ja, die Leute einfach so. Dann sagen die, komm doch hier zu uns. Hier ist schön, wir haben Kekse. Du bringst die Leute, genau, du bringst die Leute ab von dem, was für sie eigentlich schön ist im Leben und dann entsteht da halt eine Lücke und in diese Lücke können sie dann halt reinpreschen mit ihrem Humbug. Wenn sie sowas zurückbekommen, ne? Es geht doch nicht eben so. Wir fallen einfach in das Loch. Weißt du, so die Wissenschaftler, die im Endeffekt etwas bewegt haben mit ihrer Forschung, haben teilweise es nicht mal erlebt, was mit der Forschung angefangen wurde. Weißt du, so Leute, die wirklich etwas geforscht haben, etwas entdeckt haben, haben nicht irgendwie den Verdienst jetzt bekommen, so den wir ihnen huldigen, einfach weil sie so tolle Menschen waren oder weil sie ein bestimmtes Geschlecht hatten, sondern weil sie etwas gefunden haben, was es global in allen anderen auch Kulturen, die wissenschaftlich sich entwickeln, auch schon gefunden wird in irgendeiner Form. So, weil es die Realität beschreibt, damit man sich darauf verlassen kann, lang anhalten, nachhaltig. Das ist etwas, womit man Veränderungen macht und nicht mit Gender Studies. Ist so, also frag Gender Studies, wie sie irgendwie Klimawandel ändern wollen. Ja, dann können sie dir das nicht beschreiben. Ja, alle Männer aufhören zu atmen. Nichts mehr. Da kann jemand Französisch. L'étude de Jérôme m'a donné de politique pour comprendre le parcours. Ich kann kein Französisch. Okay, also sie mag politischen Parcours, lese ich da. Ich kann es auch nicht. Ne? Das, wenn man über Betonblöcke spielt. Also sie sagt am Anfang, dass sie da etwas gelernt hat, aber ich verstehe auch nicht was. Militant, sehe ich da. Das ist ein. Da kommt anderes Verstehen. Ein inklusiver Zugang. Recherche, okay, militant, sehe ich hier. Also es geht halt eigentlich nur darum, dass sie gefragt wurden: Ja, wie hat sich deine Position geändert? So. Also, oder also so Étude de Genre ist halt einfach Einstellung. So. Une société enquête de justice sociale. Social justice. Ja. Was heißt Krieger auf Französisch? Bettler? Das ist auch nicht Social Justice Erschießungskommando fordert. Ja, also von wegen, mir wurden essentiell wichtige Elemente für Inklusion beigebracht. Hier, dies und das. So. Ce sont des éléments essentiels pour une approche inclusive et circonstanciée, tant de nos pratiques professionnelles, des recherches militaires. Also so von wegen so, dass man da halt eben ja Wissenschaft betreibt. Die sagt halt eben, sie wurde wissenschaftlich sozusagen verbessert, weil sie hat wissenschaftlich verbesserte Arbeit leisten können, ja, weil Gender Studies. Heißt Militant Wissenschaft oder was? Ja, professionelle Militanz, ja, für Social Justice. Ja. Der Stiefel muss auf den Nacken platziert sein. Das ist sehr wichtig. Der muss den ganzen Tag ins Gesicht. Ein Stiefelplacebo. Als Tomboy-Kind wollte ich nie ein Kleid anziehen. Doch was steckt hinter diesen Erwartungen? Weit über Kleiderschränke hinaus. In den Gender Studies lerne ich zu analysieren, wie Wissen über Geschlecht hergestellt wird und wie unsere Leben davon durchzogen sind. Wollen wir eine gerechtere Gesellschaft sein, müssen wir diese Aspekte mit einbeziehen. Sagt wer? Vanessa. Ja. Vanessa ist viel gerechter. Höher Niveau ist schon Doktorandin. Aber weißt du, so wird eine Gesellschaft, die einen Millimeter gerechter ist, den ich jetzt Gender Studies mal zurechnen könnte, keine Ahnung, weil Leute ja dann zufriedener sind, weißt du, so ist dann gerechter so. Na, ist das signifikant wertvoller, als wenn wir den ganzen Scheiß sein lassen, das Geld lieber in Quantenmechanik reinstecken, so, keine Ahnung. Quantenmechanik ist bewiesen. Gibt es da irgendeine nicht total unwichtige Aussage von irgendjemandem, der sagt, hier, mir ist dadurch klar geworden, dass ich, keine Ahnung, mich umoperieren muss oder irgendwie sowas? Also schon irgendwie was Gehaltvolleres? Ich wusste gar nicht, dass Stirner da studiert. Jetzt sind wir bei Französisch angekommen, bei Italienisch angekommen wahrscheinlich, ja? Ja, es ist Italienisch. Transformare le società, sehe ich da. Also gli studi di Stirner mi hanno permesso di capire la sofferenza provocata dalla dittatura delle norme di genere. Potuto trasformare il malessere vissuto da adolescente non conforme a queste norme in forza, fierezza di essere me stessa e desiderio di partecipare a trasformare la società. Eine Gender-Diktatur und will die Gesellschaft transformieren. Alles klar. Ich befürchte, dass unser Stream jetzt in Italien gesperrt ist, glaube ich, wegen Algorithmus. Sieht richtig Mussolini-mäßig aus, der Typ da unten. Er kann auch Nero sein. Naja, ist er nicht. Der hat ein Piercing in der Augenbraue. Ja, Ja, das ist der Junge. Er hat auch ein Piercing in der Augenbraue als der Junge. Seiner Sturm- und Drangzeit. Fabienne, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Die Gender-Studies treiben mich an, kritisch zu bleiben, auch mir gegenüber, immer weiterzudenken und weiterzukämpfen. Ja, ich muss mir keinen Studienbereich suchen, der mich dazu erzieht, weiterzudenken. Kämpfen. Was ist denn fucking Kämpfen? Wo ist deine AK, bitte? So, du hast es gerade sehr schön vorgelesen. Ich habe mir gerade gedacht, die anderen Studis treiben sie richtig voran mit so einer Mistgabel. Ich konnte mir das richtig vorstellen. Bleib kritisch, pieks. Meine Sau wird am häufigsten durchs Dorf getrieben, Alter. Auch mir gegenüber, ja. Weil ich bin natürlich auch ein Sünder und die anderen sind noch größere Sünder. Jetzt müssen wir kämpfen. Also Gender Studies, du gibst Geld rein, sie geben dir keine irgendwie Profession, sie geben dir keine eine Ausbildung für einen Job, den du eigentlich durch eine Uni bekommen solltest. So. Nee. Die geben dir ein Selbstwertgefühl. Etwas, was du schon vorher machen solltest und bekommen solltest. Das ist klasse. Celine, Sexualwissenschaftlerin. Gender Studies haben dazu geführt, dass ich mich von einem zweigeschlechtlichen Denkkorsett befreien konnte. Aha. Meine Haare. Okay, ja, hast dich befreit. Sexualwissenschaftlerin. Ja, aber weißt du, so was ist der Unterschied an Erfolg in der Wissenschaft zwischen Leuten, die ein Korsett haben und eins nicht? Ich würde sagen, so ein Denkkorsett, was so schon Sachen vorgefiltert hat, liefert dir mehr Möglichkeit, etwas Neues zu finden bei Sachen, die Leute schon so noch nicht betrachtet haben. Aber ja, nö. Was ich hier lese, ist, es gibt nur zwei Geschlechter, aber ich will es nicht mehr wahrhaben, weil dieses Studienfach, was ich habe, darauf besteht, dass ich das verleugne. Aber es ist ja, Denkkorsett stimmt, aber das heißt auch, ich kann auch irgendwie ausdenken, was ich möchte und dann wird es auch nicht falsch sein oder so. Ja, aber weißt du, so ein Denkkorsett hast du trotzdem. Du hast ja, du brauchst ja so ein Gerüst, das ist ja richtig. Ne? Du hast jetzt nur eins, was funktioniert, durch eins ausgetauscht, was nicht funktioniert. Aber es fühlt sich freier an, Objekt. Ja, nur weil es sich so anfühlt, heißt es nicht, dass es freier ist. An. Ah, muss doch einfach besser sein. Ist es nicht. Das ist ja das Ding. Also viel freier kann sich das doch gar nicht anfühlen. Du musst dir ja auch irgendwo bewusst sein, dass du ständig um Tretminen rumlaufen musst. Weißt du, das ist ja genau das Ding, ja. Du siehst ja eigentlich daran wirklich, wie wissenschaftlich und wie frei deswegen du eigentlich qualitativ wirklich tatsächlich bist, indem du es auf die Probe stellst. Weißt du, weil ich weiß, dass zum Beispiel Schwerkraft existiert, egal ob ich dran denke oder nicht, brauche ich nicht darüber nachzudenken, wie die Schwerkraft jetzt gerade existiert. Ich werde einfach nicht von der Klippe springen, weißt du? Ich werde es auch nicht in Frage stellen, dass ich dann unten lande. So. Und das, ich brauche mich ja nicht zu definieren darauf, was mich befreit vom Denken her. Denkkorsett, ist nur ein Denkkorsett. Vielleicht fliegst du ja auch. Ja, ne? Schachmatt. Denkkorsett für Sie. Deine Haut ist ein Denkkorsett, das hält dich zusammen, Alter. Als editorische Lichtlinie, Alter. Richtlinie galt neben der geschlechtssensitiven Schreibweise die Großschreibung von schwarz, auch in adjektivischer Verwendung. Hinsichtlich von weiß entscheiden wir uns statt der Großschreibung für Kursivsetzung, um den Konstruktivcharakter markieren zu können und diese Kategorie ganz bewusst vor der Bedeutungsebene des schwarzen Widerstands Potenzials, das von Schwarzen und People of Color dieser Kategorie eingeschrieben worden ist, abzugrenzen. Klasse. Schwarz ist real, weiß ist konstruiert. Ja, das schreibt jetzt hier dieses Genderzentrum an der Humboldt-Universität, also dieses Ding, wo die Frau Bär dran beteiligt war. Und das ist auch gerade in diesem ganzen Bundestagsteil überhaupt nicht vorgekommen, diese ganze Rassenlehre, die sie damit ja auch verbinden. Weißt du, es ist auch lustig, weil wenn du mit der Wissenschaft irgendwie was rumschwurbelst und du kommst raus aus deinem Elfenbeinturm in die weite Welt und irgend so ein Laie, der gerade mal erst lesen kann und keine Ahnung von deinem Wissenschaftsbereich hat, das liest, was du da die ganze Zeit rausgearbeitet hast und sagt, das ist einfach absoluter Müll, lol, so, dann hast du eindeutig keine Wissenschaft betrieben, weil so wo ist denn da Mehrwert dahinter? So, was soll das, Alter? Damien, der spricht auf eine Sprache, die es nicht mehr gibt, Alter. Französisch. Keine echte Sprache, ich weigere mich. Muss ich immer an Futurama denken, wo sie das über kaputte Übersetzungsgerät auf dem Speicher finden. Ach, das spricht nur irgendeine längst ausgestorbene Sprache. Guten Tag. Bonjour. Ja. Ich kann es nicht versuchen. Irgendwas mit Gesellschaft schon wieder. Gleichheit und Diversität. Atule Niveau de la Société bedeutet so viel wie, dass so auf allen Ebenen der Gesellschaft gibt es irgendwie Diskriminierung, würde ich jetzt mal vermuten, sagt er hier. Und Contradictions, also irgendwelche Widersprüche. Proper Contradictions. Engagieren für mehr Gleichheit und Diversität. Genau. Ja, erlaubt mir, ne? Permettant. Und der Mann ist Kollaborateur. Ja. Und Diversität und so. Einer Zeit mit Kollaborateuren hat man kurz einen Prozess. Das klingt wie so ein KI-Assistent. Professorin, oh mein Gott. Aneles, die Gender Studies haben für mich zum Feminismus geführt. Von dort aus ging es weiter zum lateinamerikanischen Feminismus. Vielmehr als mein Leben verändert, hat dies alles mein Leben begleitet. Okay, ja, das ist einfach eine Kirche jetzt. Klasse. Ja. Oh Gott. Weißt du, die LGBT-Umentwicklungskurse der Kirche haben mich halt dann auch zu Gott geführt. Sie hat angedeutet, dass sie einige Pilgerreisen nach Südamerika gemacht hat. Ja, ist klasse. Karin Delegierte der Gleichstellung. Ja, Gleichstellungsbeauftragte halt. Regardez le monde avec les lunettes du genre permet de voir ce qui est souvent invisible. Le inégalité et la discrimination. Les voix permet de les combattre. So von wegen. Sie möchte irgendwas bekämpfen, die Diskriminierung bekämpfen. Ne? Irgendwas mit Diskriminierung bekämpfen. Ja, genau. Die Invisibles. Ne? Sie hat halt den Tag mit so Brille halt betrachtet gehabt und dann hat sie abgenommen und dann war das so, wow. Guck mal, sie ist Anita Sarkeesian. Le Baguette ist ein Symbol des Patriarchat, versteht ihr? Also, regardez le monde ist sowas wie hier den Tag oder die Welt um mich herum halt so Realität halt betrachtend um mich herum mit der Fähigkeit, die ich aus diesem Fach da bekommen habe, also dieses die Linse aus dem Genre, also aus der Richtung, aus der Fachrichtung, ne? Permet, also erlaubt mir, erlaubt einem, ja, voir ce qui est souvent invisible, also das halt Unsichtbare halt sichtbar zu machen, so, Ja, die Ungleichheit und die Diskriminierung, le voir permet de les combattre, so von wegen, ja, das muss man bekämpfen. Oh, schau mal, sie ist Anita im Exil wahrscheinlich, weil da kennst du den Hoop-Earrings. Das ist wirklich faszinierend, das sind immer die gleichen Sprüche. Ich lese das, verstehe es nicht, aber kann es trotzdem lesen. Als ob ich Französisch kann, aber ich spreche Gender, ich spreche intersektional, ja. Intersektional, international. Bäcker machen, müssen nicht eure Baguettes machen, Bäcker sind tot, ja. Bäcker, der Typ sieht so ein bisschen aus wie Boris, ne? Als er noch jung war. War. L'étude genre m'ont d'abord lavé le cerveau, puis perverti et enfin recrut. Je tente la même. Memes. Choose. Das verstehe ich nicht. Ein Wort. Chose avec la génération suivante. Verstehe ich nicht mehr. Also, der hat irgendwo Abort gemacht, keine Ahnung. Irgendwas mit der Generation. Er ist mit Bier an Bord. D'abord, la vele, Servicia. Servicia, genau. Cerveza. Er mag das. Bier waschen, glaube ich, heißt das. Er entscheidet sich für das Meme der Generation, die überlebt. In diesem Genre. Sebastian. Oh Gott. Aborde. Pascal Hilfsassistent. Hilfe. Also warte. Dem Typen muss ein Assistent helfen. Das ist, ja, dem wird geholfen. Ja. Die Gender Studies haben mir den Charme, ich kann nicht Deutsch, vor meinem Schwulsein genommen. Nein, Junge, das warst du. Du hast einfach nur nicht mehr ein verklemmtes Dasein. Und mich aber immerhin, was Persönliches. Ja, es ist toll. Das ist auch okay so. Ne? Und Ja, und mich aufgefordert, den gesellschaftlichen und intellektuellen Status quo nicht länger hinzunehmen. Ist es klasse, aber musst du denen Geld dafür geben, dass du Denkarbeit betreibst? Ich weiß nicht, ob das alles so klasse ist, weil... Er hat auch einen Fehlschluss gezogen. Also, wie kann ich denn sagen, okay, ich habe erkannt, also wie, du hast ja schon richtig gesagt, dass, wenn schon kommt das Coming Out von ihm. Ja, ja. Okay, ich habe in mir was verändert und jetzt muss ich aber den statt den gesellschaftlichen intellektuellen Status quo nicht länger hinnehmen. Ja, das halt klassisch bei OPEX. Also jetzt sage ich auch mal was dazu. Dieses mit dem gesellschaftlichen und intellektuellen Status quo nicht länger hinnehmen, das ist halt auch genau wieder so dieses Ding. Dieses Gender Studies Ding redet den Leuten wie diesen Pascal hier halt eben ein, dass das alles nicht hinnehmbar ist. Aber wenn du wirklich in die Gesellschaft guckst, wenn du dir wirklich halt eben anguckst, die homosexuellen Männer in der Gesellschaft aktuell, die haben ja keinen schlechten Stand. Die werden ja nicht wahrgenommen als irgendwie schlechter oder so. Ganz im Gegenteil an vielen Stellen. Die, also wir haben so viele Artikel und lauter Kram darüber, wie beliebt die sind, gut vernetzt und diese ganzen positiven Dinge, die da den Leuten heutzutage zugeschrieben werden. Intelligent, gut vernetzt. Ne, und also absolut nicht so, dass heutzutage die Leute da irgendwelche großen Probleme damit hätten. Also im Gegenteil eher. Ne? Also, du meintest doch nicht, dass er irgendwas hinnimmt, sondern dass er eigentlich die Gesellschaft ändern möchte, dass das nicht mehr nötig ist, irgendwie was hinzunehmen oder so. Ja, nein, als ob der Status quo halt eben nicht hinnehmbar wäre. Das wird ja da, geht ja daraus hervor. Ne? Und das ist also wirklich wieder eine komplette Verklärung von dem, was wir aktuell wirklich haben. Ne? Also. Und der erste Kommentar da von Fossa, das ist was, was man normalerweise im Grundschulalter lernen sollte. Ja, das ist ja. Aber halt, weißt du, so nicht jeder hat halt die Möglichkeit, über diese Sachen nachzudenken zu der Zeit, wo wir jetzt schon drüber nachgedacht haben und die Schlüsse gezogen haben. Das ist auch okay so. Sag ja nicht, dass die Leute dumm sind so. Aber es ist halt nicht die Gender Studies, die es erreicht haben, sondern die Leute selbst, die mal ein bisschen Freizeit haben, um drüber nachzudenken, so über die Welt. Das ist normal. Die Dame Gender hier will irgendwelche Parolen gegen Stereotypen haben, wenn ich das richtig sehe. Ja. Nicht in Spirito Christo, sondern in Spirito Critico. Kritischer. In Spirito Gender. Haltung, ja. Und hier Diskursi über Legitimano de Discrimination, ja. Also. Genau. Und Opportunia, also irgendwelche Möglichkeiten. Spaghetti. Stereotypi. Ich hätte gerne zwei Portionen Opportunita. Progetto ist anders. Mit geriebenen Stereotypie. Agieren wir hier, indem wir meinen, das wäre alles nur was zu essen, nur weil es der Jens ist. Oh, weia, ey. Halt sämtliche Rice Katrins. Ich glaube, sie möchten so ein bisschen. Weißt du, sämtliche Form von Wissenschaft bricht halt auch irgendwo die Weltanschauung der Gesellschaft von früher auf. Ja? Das ist auch normal, so das soll so sein. Aber das Interessante ist halt, dass als Wissenschaft gibt die halt Mehrwert generiert und diese generiert keinen Mehrwert. Also die brechen vor allen Dingen das von heute auf und machen Verleumdungen aus meiner Sicht. Also reden. Alle Parole, bitte. Ja? Parole. Reden über die heutige Gesellschaft in Arten und Weisen, die einfach nicht stimmen. Ja klar, ja, du gehst einfach von einer schlechteren Gesellschaft aus und dann betrachtest du sie real und dann, wow, klasse, ja, ist doch nicht so schlimm. Anneliese. Studies made me learn that I did not have to self-sacrifice if I were to express my anger against the imperial racist misogynistic world order that I could write. A rewarding paper on it. If I were to say it out loud, it would feel nice even. der erste Kommentar da, so Liberta van Mises. Moment mal. Also das ist dieses Ding. Ne? Also Gender Studies hat mich erkennen lassen, dass ich mich nicht selbst aufgeben muss, wenn ich meinen Ärger ausdrücken muss wegen der imperialen, rassistischen, frauenhassenden Weltordnung. Das ist schon eine schöne Verschwörungstheorie, ne? Dass ich ein rewarding, also ein sich lohnendes eine sich lohnende Arbeit darüber schreiben kann und dann auch noch laut sagen und dass es sich gut anfühlen wird. Gut anfühlen wird zu sagen, ich lebe in einer imperialen rassistischen. Gut anfühlen. Das wird diese imperiale rassistische World Order, misogynistische World Order, die bezahlt euren Scheiß, damit ihr euch hinstellen könnt, diese nennen könnt und sich das für euch gut anfühlt. Das ist aber auch sehr lustig. Das widerspricht ja total eigentlich dieser ganzen, dieses ganzen Narrativ der Oppression, ja. Gender Studies made me learn that I did not have to self-sacrifice. Also sie muss sich nicht. Wenn sie was schreibt darüber, dann ist das nicht negativ für sie. Das ist sogar sehr rewarding. Nur sie traut sich es immer noch nicht laut zu sagen. Aber ja, sie schreibt darüber. Sie schreibt nicht darüber, sie macht Videos unter dem Pseudonym Die Vulgäre Analyse. Oh mein Gott. Ja. Vulgäre Analyse. Du-dum. Oh, ja. Junge. Ja, aber diese Posts haben häufig sowas Gemeinsames wie so eine Sunken Cost Fallacy, weil die Leute halt sowieso schon das Zeug studiert haben. Ich würde gerne noch wissen, in welchem Semester sie sich befinden. Denn ich wette, dass umso länger die sind da drin, desto mehr würden die sagen, das lohnt sich voll. Ja, Sunken Cost halt. Aber wenn du mal drauf schaust, was ist denn da das Werkzeug, was du dann lernst durch dein Studium? Da gibt es keins. Die Leute kommen rein, gehen raus, exakt genau gleich. Nur halt mit einem hohen Ross, auf dem sie hocken. Oh Gott, Gender Studies stillt mein Bedürfnis nach kritischer Auseinandersetzung mit dem unterdrückerischen Status quo. Mhm. Dabei habe ich Ermächtigungspraxen für mein queeres Dasein als non-binäre Transperson und widerständische Handlungsspielräume als mehrfach privilegierter Mensch in einem rassistischen, kapitalistischen und ableistischen System gefunden. Kolonialistisch fehlt, glaube ich, noch. Roan, ein Studix. Der macht selbst vom Abel nicht halt. Ist einfach deine Problem Glasses sind ein Schrei nach Zärtlichkeit einfach. Oder Vem ist wenigstens ehrlich, ja. Weil stillt mein Bedürfnis stillt das. Das ist das, was Gender Studies eigentlich ist, sich auf seine eigenen Probleme wissenschaftlich einen runterholen. Pseudo. Ja. Das ist schön, aber. Ermächtigungspraxen. Ich kann halt einfach schon anhand des Bildes, wenn es akkurat abgezeichnet wurde. Ich will eine komplette Ausgangssperre feigen. Kommen Sie doch bitte mal mit in die Ermächtigungspraxis. Wir lösen das. Sie kriegen dann eine Spritze. Ja, ich meine, und das hier, ich habe es auf jeden Fall gesehen. Das wurde wirklich, wenn Sie einen Gender Campus rausgetwittert. Die haben das nämlich, wie ihr ja gerade auf dem, also das ist jetzt hier von einem anderen Kanal, nämlich von dem Herrn Pickard hier. Wer schon immer wissen wollte, warum man Gender Studies brauchte, bitte sehr. Und der ja, auch als nächstes dann schreibt, komisch, das Bekenntnis von Rohan war dem Gender Campus dann doch etwas zu schräg. Sie haben den Tweet rasch wieder gelöscht. Ja, aber ich habe das noch gesehen. Das ist auf jeden Fall von denen, also ja, das ist kein Fake. Warum im Gegensatz, der sagt doch eigentlich nicht viel anderes. Er sagt das nur ein bisschen klar. Ja, ist auch so. War das zu deutlich? Also ich glaube auch, weil das schon losging, dass das halt retweetet wurde, haben sie es dann, glaube ich, weggenommen. Weil, ja eben, und das ist halt das Ding, ne? Liebe Bundestagsabgeordnete, da habt ihr es. Gender Studies stillt mein Bedürfnis nach kritischer Auseinandersetzung, ne? Und diese Kritik, die geht immer nur kritischer mit dem unterdrückenden Status quo, das ist übrigens diese Gesellschaft, die euch da gewählt hat, um ihre Interessen zu vertreten politisch. Dabei habe ich Ermächtigungspraxen für mein queeres Dasein als non-binäre Transperson und widerständische, ne, Widerstand gegen euch zum Beispiel, die gewählt worden sind als Vertreter von dieser Gesellschaft. Ja, das ist zum Beispiel, wenn man Scheiße nach Polizisten schmeißt und dann wohl da forst. Handlungsspielräume als mehrfach privilegierter Mensch, was auch immer das bei im Zusammenhang mit diesem Typen irgendwie bedeutet. Ich habe keine Ahnung. In einem rassistischen. Ist ja White Passing oder sowas. Irgend sowas Schreckliches, was ihn zum Aussätzigen in seiner Gemeinde macht, aber halt in der ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft vielleicht hilft. Ja. Auf jeden Fall rassistischen, kapitalistischen, ableistischen System. Das ist dieses System, liebe Bundestagsabgeordnete, was euch gewählt hat und wo ihr jetzt demokratische Entscheidungen trefft, gefunden. Ne? Liebe Bundestagsabgeordnete, bitte zur Kenntnis nehmen. Weißt du, so, was kannst du denn dann arbeiten, wenn du fertig mit dem Studium bist, liebe Rohan? Fragt die Großmutter. Und sie dann so, das System! Digga, das ist fucking Aluhut-Unigang, Mann. Was ist das denn? Das ist im Endeffekt Reichsbürgertum. Ja, aber was ist das? Wir leben in einem rassistischen, kapitalistischen, ableistischen System und haben keinen Friedensvertrag. Weißt du was? Ich will jetzt Flat Earth Studies haben. Fickt euch alle. So, die flache Erde Studies haben mir gezeigt, dass so Leute meiner Meinung sind, all around the globe. Ja, wir müssen die runde Erde müssen wir kritisch hinterfragen. Ja. Ja, guck mal, ich meine, in Amerika gibt es Ken Ham, der eine Replik der Arche aus Beton auf den Berg gestellt hat. Also, es gibt diese Wahnsinnigen. Weißt du, früher haben diese Leute Drogen genommen. Jetzt nehmen diese Leute Drogen und machen Gender Studies. Das ist, nee, oh. ich glaube nicht. Da muss ich die Drogennehmer mal in Schutz nehmen. So unrealistisch können die gar nicht werden. Vor allem sind ja die meisten Leute ja auch eher entspannt, wenn sie Drogen genommen haben. Weil dann sie nämlich falsch. Ja, kommt auf die Drogen an. Aber hey, nee, Drogen funktionieren eigentlich nicht. Das würde ja bedeuten, dass der Mensch Rezeptoren dafür hat. Und der Mensch ist ja nicht ein Hormonding, nee. Eben. Ja, ich freue mich dann schon auf den AfD-Antrag. Angeblich schaut uns ja hier mindestens ein Mitarbeiter von einer AfD-Fraktion zu. Kommt dann wahrscheinlich bald der Antrag, AfD fordert Drogen nehmen gegen Gender Studies. Hier habt ihr es zuerst gehört. Macht's gut. Bis morgen. Ja, genau. Denkt dran, dass wir morgen... Das für morgen ab 18 Uhr. Und kommt allein und distanziert euch, ja? Morgen geht's mit dem anderen Wahnsinn, mit dem Kaiser und so. Freut euch schon mal. Der queere Wahnsinn der Non-Binären letzten Woche. Friedrich Naumann. Genau. Fördert was für Freiheit, ihn zerschmettert was für Schaden. Und ganz wichtig, lasst euch nicht gendern, ja? Das ist und versucht nicht London per Zug zu verlassen. Das sieht wohl gerade katastrophenartig da aus. Findet eure Ermächtigungspraxen im Wald. Eröffnet sie dort. Ermächtigungspraxis, wie kann ich helfen? Da wird die Kinder zugeordnet. Oh mein Gott, Junge. In den Wald. Ebel, sagst du auch noch was? Kulturmarxismus zerschmettern. Sehr gut. Der Klassiker. Ab in den Wald mit euch. Miete pro Kopf zu Weihnachten. Ein super Geschenk für eure... Das ist auch ein interessanter Titel, ist mir letztens mal so aufgefallen. Get auf that safe space. Ja, und genau. Druckt es aus. Okay. Auch ein super Weihnachtsgeschenk. Ein bisschen groß, aber... Oh, danke schön. Ja. Ja. Haut rein, Leute. Tschüss, Rohan. Ja. Wiedersehen. Frohes Neues. Gender Studies stillt mein Bedürfnis nach Fremdschämen. Hashtag for Gender Studies. Was? Wie jetzt schon vier davon? Stillen oder was für Babys oder nicht? Stillen. Miete im Wald. Urtika, das wäre ein guter, glaube ich, ein guter Titel für uns. Miete im Wald. Teil 2. Ja. Du hast nie gelernt, dich selbst.